Hallo und herzlich willkommen zum ersten Connencast News Podcast im Jahre 2021. Ja, 2020 ist vorbei und alles ist, reden wir nicht darüber, wie viel anders dieses Jahr bisher ist als das vorherige Jahr. Aber in Sachen Connen gibt es wieder einiges zu besprechen, auch noch einiges aus dem Dezember, denn ihr kennt das ja. Am Ende vom Dezember kommt kein News-Podcast, sondern der Jahresrückblick. Und dieser erste News-Podcast ist schon der News-Podcast Nummer 2 2021, auch an unserer Nummerierung. Hat sich dieses Jahr nichts geändert. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite ist der Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und der Olli. Hallo Olli. Hallo und ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Und seit langer Zeit haben wir mal wieder einen Gast dabei, die liebe Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo, ja, da soll ich mich direkt vorstellen oder wie machen wir das jetzt? Gerne. Okay, dann stelle ich mich einmal vor. Ich bin die Wiebke und ich bin im Forum und auch auf dem Discord als Hanifu unterwegs und bin seit 2004, 2005 aktiver Zuschauer bei DetektivCon. Obwohl mehr oder minder aktiver. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich nicht so aktiv geschaut. Ich bin auf ConNews im Herbst 2020 aufmerksam geworden. Und zwar durch dieses Gewinnspiel, was es da gab zur Winteredition. Und bin seither sehr froh, eine so nette und aktive Community gefunden zu haben. Ja, das ist doch schön, dass es mal wieder geklappt hat, beziehungsweise dass es geklappt hat, dich mal in den Podcast zu holen. Du hattest ja unter dem Jahresrückblick auch einen Kommentar in die Richtung geschrieben. Das heißt, unser toller Aufruf aus dem Jahresrückblick war nicht vergeudete Zeit auf der Tonspur, sondern hat auch tatsächlich etwas gebracht. Wunderschön. Dann kommen wir auch gleich zu dem Themen in eigener Sache, unter anderem eben den Jahresrückblick, der in diesem Monat erschienen ist, im Januar 2021. Jahresrückblick 2020, ein Jahr zum Vergessen, der Connencast-Themen-Podcast Nummer 132 für die gesamte Zusammenfassung des letzten Jahres aus Sicht von DetektivCon-Fans. Es war nicht so schlecht wie das restliche Jahr, zumindest in der Hinsicht. Und wir haben einen Themen-Podcast veröffentlicht zum Release von Zero's Tea Time Band 1, unsere Analyse Connencast Nummer 133, wo wir eben über den Release des Spin-Off zu Rei Furuya-Toro Amuro-Bourbon geredet haben und ein doch sehr positives Fazit gezogen haben. Aber für mehr dazu hört doch gerne in diesen Podcast rein. Und dann noch eine Sache zu unseren Umfragen des letzten Jahres. Eure DetektivCon-Favoriten 2020. Wir hatten ja schon im Jahresrückblick ein bisschen in die Umfragen vom Newsblog reingeschaut, als wir besprochen haben, was beliebt war bei den DetektivCon-Fans. Aber der gute Philipp, der heute leider wieder nicht dabei sein kann, Grüße an Philipp, hat nochmal die gesamte Liste zusammengestellt aus ConNews, Blog, Umfrage, Instagram, Facebook und im ConForum nach den Favoriten. Und diese Liste möchte ich hier noch einmal kurz wiedergeben, zumindest die ersten Plätze. In der Umfrage beste Manga-Veröffentlichung 2020 ist auf Platz 1 gelandet Bourbon on the Rocks, der Sonderband zu Rei Furuya-Toro Amuro und so weiter, mit 27,9%. Die beste Anime-Veröffentlichung laut unseren Usern ist Film 23 im Kino auf DVD und Blu-ray, mit weitem Abstand mit 46,3% gewählt. Der beste Weekly-Fall, Kapitel 1061 bis 1066, der blutbefleckte Ausweis bzw. die Schlacht um die Insel Umizarojima, mit 48,6%, auch hier der klare Favorit. Das beste Musikstück laut unseren Usern 2020 war Opening 52, Just Believe You, mit 36,1%. Die beste japanische Anime-Episode in Klammern Manga-Umsetzung geht an Episode 983 bis 984. Kid vs. Komei, das ziehen sie die Lippen. Das ist eine kleine Veränderung, eine ziemlich große Veränderung, denn da hat 71,7% für diese Episoden gestimmt. In unserer Newsblog-Umfrage, die wir im Jahresrückblick zitiert haben, war, glaube ich, ganz knapp das Polizeipräsidium vorne. Das heißt, hier haben sich die User von unseren anderen Seiten ziemlich anders entschieden und die Umfrage noch gedreht. Ganz interessant. Der beste japanische Anime-Episode in Klammern Filler-Einteiler ging an Episode 980, Ratschläge für das perfekte Verbrechen, 20,7%. Das war im vorigen, im Jahresrückblick-Umfrage noch ein Gleichstand, aber der hat sich jetzt aufgelöst mit den Stimmen von den anderen Seiten. Und zu guter Letzt der beste japanische Anime-Filler-Mehrteiler 2020, so, ging, wenig überraschend, an Episode 965 bis 968, Riesenmonster Gomera vs. Kamen Yaiba mit 45,2%. Im Großen und Ganzen hat sich also bei manchen Umfragen etwas verändert, aber insgesamt doch die Ergebnisse relativ gleich. Gibt es eine Umfrage, die euch überrascht hat, oder sagt ihr bei allen Ergebnissen, ja, da kann man so zustimmen? Definitiv bei den besten japanischen Anime-Episoden-Einteiler, dass die Verfolgungsjagd im Detektiv-Taxi insgesamt mit allen Stimmen immer noch im Ranking fast ja auf Platz, naja, auf Platz 1 hat es nicht gereicht, aber immerhin auf Platz 2 gekommen ist. Das ist natürlich, ich weiß nicht, wie viele Leute da sich nur einen Scherz erlaubt haben oder wie viele Leute die Episode tatsächlich sehr unterhalten fanden. Ja, das war so ein bisschen, was mich überrascht hat. Ansonsten natürlich noch die Manga-Umsetzung der Anime-Episode, dass Kid vs. Kome so stark in Führung gelegen hat. Aber wenn ich mich erinnere an den Jahresrückblick, das war auch so meine Episode, wo ich sage, ja, die würde ich tendenziell ein bisschen besser einordnen. Von daher da keine große Überraschung, auch wenn da jetzt dieser Abstand zur anderen Episode zur Verkehrsabteilung relativ groß geworden ist, was mich doch irgendwie ein bisschen überrascht hat. Ja, wir hatten ja nur zwei Umsetzungen im Manga-Anime-Bereich und ja, aber war eine überraschende Spaltung sozusagen. Also ich persönlich habe für das Polizeipräsidium gestimmt. Ich glaube, ich habe das auch schon irgendwo mal ausführlich erläutert, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Egal, wir haben ein neues Jahr, wir erläutern nochmal von vorne. Nein, so weit gehe ich nicht. Wir haben noch genug anderes auf dem Programm heute. Ja, von daher kann ich aber auch verstehen, dass es Kid und Heiji und Komei entsprechend auch geschafft haben, weil da auch einiges drin war, was sehr gut war, nicht zuletzt auch wegen dem Punkt auf die Haupthandlung. Und ja, um noch ganz kurz auf die Äußerung von Johannes einzugehen, also ich denke mal, dass bei dem Detektivtaxi viele das einfach nur gewählt haben, um sich einen Scherz zu erlauben oder weil vielleicht die Episode auf Discord heiß diskutiert wurde, wie schlecht sie doch war. Und soweit ich mich erinnere, kam doch auch das Gürteltier in dieser Episode vor. Ja, also da erinnerst du dich leider richtig. Also ich denke mal, viele haben es einfach nur gewählt, eben nicht, weil es die beste Episode ist, sondern eher so die lächerlichste und ja, mal schauen. Vielleicht kann ich dazu auch kurz was sagen. Es ist tatsächlich, also ich habe auch dafür gestimmt, auch aus dem Grund, weil ich kurz vorher eure Analyse noch dazu gehört hatte und ich musste an vielen Stellen laut loslachen und aus dem Grund hat einfach aus Sympathiegründen diese Episode auch meine Stimme behalten. Ja, ich finde es auch sehr unterhaltsam und natürlich ist es nicht dem Inhalt geschuldet, dass diese Episode so weit oben ist, also der Qualität des Inhalts. Was mich tatsächlich auch überrascht hat, war, dass die Openings so nah aneinander sind. Für mich ist halt Makana Lip eigentlich der stärkere Favorit gewesen und es wundert mich, dass dann am Ende Just Believe You noch gewonnen hat, aber das ist auch alles, was mir dazu noch einfällt. Ja, hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, gerade Makan und Lip fand ich auch besser, aber gut, die liegen auch ja sehr nah aneinander mit 36-36%, also ja, wirklich ein Kopf-am-Kopf-Rennen quasi. Aber ja, gut, mal gucken, was dieses Jahr mit neuen Openings so gibt. Ihr erfahrt es vielleicht in diesem Podcast. Oder Endings. Gerade noch die Kurve gekriegt. Ja. Kommen wir aber erstmal zum Bereich Anime in Deutschland. Da haben wir erstmal eine News dazu, dass der Detektiv Conan Anime, die 5. Staffel von Kase, eine neue DVD-Box bekommt, die DVD-Box 16, die laut dem Kase-Shop, so wie es jetzt aktuell geplant ist, am 1. April 2021 erscheinen soll. Kein Scherz. und es soll dann, müsste, nachdem wir jetzt die Folge aktuell verteilt sind, die letzte Box sein, die zu Staffel 5 erscheint. Danach sind dann alle Folgen der neuen Folgen, wie sie ja immer noch geläufig genannt werden, auf DVD erschienen und dann dementsprechend können sie danach auch bei Anime On Demand zeitnah erscheinen. Und dann sind wir, was die Detektiv Conan deutsche Synchro-Veröffentlichung angeht, erstmal am Ende angekommen. Ja, und dann wird's Zeit für neue Folgen, würde ich mal sagen. Jetzt hat Kase keine Ausrede mehr, von wegen, wir müssen noch Episoden auf DVD veröffentlichen. Jetzt können Sie sich durchaus mal bemühen, vielleicht auch mal mit ProSieben Max zusammensetzen, um neue Folgen mit an Land zu holen. Würde mich jetzt wäre mal die Gelegenheit, sage ich mal, wenn noch keine Verhandlungen stattfinden, sie jetzt stattfinden zu lassen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie da bereits dran sind. ProSieben Max hat es uns ja auch bestätigt, dass Sie ja dran sind. Und ich denke mal, das bedeutet im Prinzip so viel wie, dass da Gespräche, Verhandlungen, sonst was alles irgendwie geführt werden. Wenn nicht persönlich, dann zumindest telefonisch oder online. Nur ich denke mal, es dauert auch sehr, sehr lange, bis da alles ausgehandelt ist und dann auch vielleicht auch schon noch bevor eben überhaupt mit der Synchronisation begonnen werden kann, dass sich das alles irgendwie hinzieht und wer weiß, was da alles im Detail besprochen werden muss, geplant werden muss. Also ich bin guter Dinge, sage ich mal, dass die Verhandlungen laufen und hoffe natürlich, dass sie mit einem positiven Ergebnis enden und ja, dass wir vielleicht in diesem Jahr dann schon auch neue Informationen dazu hören werden. Ich glaube, das Problem wird sein, oder worauf wir uns, oder was wir festhalten können schon mal, worauf wir uns einstellen können, ist, dass es keine, ja, DVD-Veröffentlichung dieses Jahr mehr geben wird. Also ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Nein, DVD-Veröffentlichung nicht, aber wie gesagt, zumindest, dass man irgendwie was hört, dass die Synchronarbeiten starten oder irgendwas in der Richtung. Irgendein Lebenszeichen wäre auf jeden Fall schön. Ja, da müssten wir nicht immer auf dieselbe News verlinken, vom Mai letzten Jahres, wo es hieß, wir sind dran, sondern da könnten wir mal was Neues verlinken, wo wir zeigen, ja, Wir sind wirklich es ist, dran. ja, dies wirklich, wirklich Ehrenwort. Dann hat Kase, der unser lieber Anime-Publisher, ein neues Merchandise-Objekt online gestellt in ihrem Shop, nämlich ein Detective Conan Plüschkissen. Letztes Jahr hatten wir die unfassbar tollen Detective Conan Tassen. Jetzt eben ein Plüschkissen, was in den Größen 43 x 37 x 14 cm den Kopf von Conan mit seiner Fliege abbildet. Und 30 € kostet, zu 100% aus Polyester besteht und man kann das Kissen aus dem Bezug, was eben der Kopf von Conan ist, rausnehmen. Das ist jetzt offiziell im Kase-Shop drin. Angeblich konnte es man bei anderen Quellen schon anders ka wo kaufen in Deutschland auch, weil es eben ein offizielles Merchandise ist, was es auch in Japan gibt. Die Reaktion, die ich zu diesem Merchandise bisher so gesehen habe, waren eher so gemischt. Die Tassen letztes Jahr kamen ja sehr gut an, aber zum Kisten habe ich bis jetzt noch keine wirkliche Euphorie gesehen. Ich frage mich, liegt das am Motiv oder liegt es an den 30 €? Das ist ein gutes Stichwort, sage ich mal, weil mir ging es persönlich ähnlich. Also ich habe gehört, Detektiv Conan, Merchandise, super. Plüschkissen, auch super. Entschuldigung, auch super. Da habe ich mich glatt verschluckt vor Euphorie, vor Plüschkissen. War ich super, dachte, wow, cool, ein Plüschkissen. Und ja, dann habe ich das Motiv gesehen und dachte, oh. Okay, ja gut, ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Also ja, aber noch kurz zum Positiven, was mir sehr gut gefällt, ist, dass man, dass dieses Kissen oder dieser Kissenbezug, dass er einen Reißverschluss hat und man quasi das Innenleben austauschen kann, den Bezug auch waschen kann, weil ich kenne auch Kissen, da ist es eben nicht so und ja, das ist dann immer schade, wenn das Kissen vielleicht mal irgendwie bekleckert wird oder runterfällt oder keine Ahnung was, oder das Innenleben nicht so toll ist. Da gibt es auch verschiedene Füllmaterialien besserer und schlechterer Qualität. Und ja, wenn man das dann quasi austauschen kann, ist das schon mal super. Ja, und dann, ja, war dann halt bei mir persönlich allerdings das Motiv, muss ich sagen, gefällt mir persönlich so eher nicht gut. Ich hätte es da besser gefunden, vielleicht wenn sie ein Motiv von einem Kalender genommen hätten und das quasi dann als Bild und dann hätten wir so ein 40x40 Kissen und dann wäre da ein nettes Kalendermotiv von Conan drauf und ja, das würde meiner Meinung nach besser aussehen, aber schauen wir mal, wie sich die Kissenverkäufe so entwickeln und ja, vielleicht kriegen wir noch andere Motive oder andere Köpfe, die ja ein bisschen anders aussehen und mehr Kaufbereitschaft bringen. Ja, also ich habe mir auch die News angeguckt und ich war zuerst auch sehr, ja, euphorisch. Und dann hat mich auch zum einen das Motiv, aber dann auch die Tatsache, es ist halt dann doch nur ein Kissen. Auf eine gewisse Art und Weise habe ich mir dann überlegt, was ich mir von dem Geld dann doch eher kaufen würde. Und ich glaube, da würde meine Wahl dann auch eher auf weitere Manga oder halt die Investitionen in TV-Boxen fallen. Wenn andere Köpfe kommen würden, dann würde vielleicht mein Interesse steigen, also so in Richtung von Ei oder halt auch Rang, wenn das halt vorstellbar oder machbar wäre. Aber jetzt so finde ich das Motiv, hat mich jetzt nicht 100% überzeugt. Also ich muss ja sagen, ich finde den Preis von 30 € für ein original lizenziertes Merchandise-Produkt, so ein Ki als Kissen, auch von der Größe her, finde ich jetzt gar nicht mal zu teuer. Ich finde es eher normal. Klar, es ist 30 € für ein Kissen, aber ich finde, es hält sich noch so im Rahmen, wo ich sage, okay, das ist so diese Preispolitik halt bei sowas. Okay. Aber ich finde das Motiv selbst, ich finde es gruselig, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mir so einen Conan-Kopf. Also, dass es überhaupt ein Kopf ist, finde ich schon gruselig. Und dann legt man sich so einen Kopf irgendwie noch da ins Bett oder auf die Couch oder sonst irgendwas. Also, ich weiß nicht. Der einen, der die ganze Zeit noch so angrinst. Nee, also ich weiß nicht. Finde das eher gruselig tatsächlich. Bin noch sehr unentschlossen, ob ich das überhaupt kaufen soll oder nicht. Die Tassen damals, die habe ich mir tatsächlich auch gekauft gehabt. Da war ich sehr begeistert. Aber was jetzt dieses Kissen angeht, da bin ich auch zwiegespalten. Aber eher nicht wegen dem Preis, sondern tatsächlich wegen dem Motiv. Und ich glaube auch, so ein Eikopf fände ich, obwohl ich großer Ei-Fan bin, fände ich auch schon merkwürdig, mir dann irgendwo hinzumachen und der einen dann die ganze Zeit anguckt und so. Naja, keine Ahnung. Also da bin ich eher bei Olli, der sagt, okay, so ein Wandkalenderbild auf einem rechteckigen Kissen. Das hätte ich ziemlich cool gefunden, muss ich sagen. In Japan hatten sie mal ein Kissen, das war eines der eher etwas kurioseren Merchandise-Artikel, ein Kissen in Form von Band 58. Das war dann so ein großes Kissen, da konnte man sich drauflegen oder man klappt es auf, dann hat man dann in der Innenfläche so eine Manga-Doppelseite, also man kann es jetzt nicht blättern, aber ne, aber man kann es so einmal aufklappen, um es quasi dann die Höhe zu reduzieren und die Breite dafür zu verdoppeln. Aber ich glaube nicht, dass das jemals den Weg nach Deutschland finden wird. Nun ja. Also wenn man will, kann man sich jetzt also schön auf sein Detektiv Conan Kissen dann bald legen, mit der Detektiv Conan Tasse in der Hand. Darin kann man offiziell lizenzierten Detektiv Conan Tee trinken und dann vielleicht von DVD-Box 16 dann im April eine Folge gucken und man kriegt das vollständige Conan-Fan-Erlebnis. Aber naja, ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht kaufen tatsächlich. Statt DVD-Box 16 im April kann man sich jetzt auch schon DVD-Box 15 angucken, denn die ist im Januar erschienen, am 14. Januar 2021. 26 Episoden sind darauf enthalten, 384 bis 409. 26 Episoden, wie immer ein Booklet dabei und circa 650 Minuten Laufzeit. Wie gesagt, die DVD-Box 16 ist dementsprechend dann die letzte und DVD-Box 15 hier die vorletzte. Die fünfte Staffel geht zu Ende und ich habe mir die DVD-Box noch nicht gekauft tatsächlich. Das heißt, ich kann mich nicht mit meinem Kissen und meinem Tee in meiner Detektiv-Conan-Tasse hinsetzen. Aber ich bin mir sicher, einige Fans haben bereits gleich am ersten Tag zugeschlagen. Ja, das kann man natürlich auch machen, wobei ich sagen muss, bei den DVD-Boxen hänge ich auch immer hinterher, aber im Moment hänge ich eigentlich aktuell überall hinterher. Also ich hänge auch bei den Tassen noch hinterher. Die wollte ich mir immer auf einer Convention direkt bei Kase am Stand holen. Ja, aber dazu ist es bis heute nicht gekommen. Man fragt sich, warum. Ja, und dann, ja, mal schauen. Also. Was ich machen würde, ist, wenn ich eine Detektiv-Conan-Tasse hätte, würde ich mir auf jeden Fall dazu Zero's Tea Time angucken. Das wäre sehr passend, ja. In der Tat. Also Bei mir ist es so, ich habe tatsächlich erst letztens mir TV-Boxen, also DVD-Boxen geholt und ich denke, dass ich, wenn überhaupt, wieder auf eine Aktion warten werde, weil die ja doch schon recht teuer sind, aber haben möchte ich sie auf jeden Fall. Ja, das ist ja recht beliebt, sieht man bei unserem Discord-Server auch öfters, wenn dann User posten, hey, es gibt hier bei Saturn oder bei Media Markt mal wieder eine 3 für 2 Aktion, eben 3 Boxen für den Preis von 2. Es bietet sich natürlich an für so Produkte wie eben die DVD-Boxen. Da kriegt man, glaube ich, insgesamt einen sehr guten Deal raus. Einen ganz guten Deal hat damals auch Egmont Manga gemacht, als sie die Lizenz für den Detective Conan Manga erworben haben, denn Detective Conan zählt immer noch zu einer der wichtigsten Marken für Egmont Manga auf dem Manga-Bereich, weswegen wir kurz zum Manga in Deutschland-Segment kommen. Noch einmal kurz die Meldung, die wir schon im News-Podcast kurz angerissen haben aus dem Dezember, dass über 3,75 Millionen Bücher von Detective Conan verkauft wurden, von allem, was es so gibt von Conan zusammengerechnet, Short Stories, normale Bände, Sonderbände. XY, Anime, Film, Comics, vermutlich. Über 3,75 Millionen Auflage. Die letzte Zahl davor war 3 Millionen im Juni 2016. Und mal schauen, wann dann endlich die 4 Millionen Marke geknackt wird. So lange kann es ja dann hoffentlich nicht mehr dauern. Ja, vielleicht noch dieses Jahr, je nachdem, was noch so kommt. Vielleicht ist ja Zero Tea Time, wenn das dann auch in die Detective Conan Zählung mit reingeht, dann wird es auf jeden Fall über 4 Millionen sein. Ihr könnt es ja bei uns im im Themenpodcast nochmal anhören zu Zero Tea Time, warum der uns so gut gefallen hat, dass er wahrscheinlich demnächst schon ausverkauft sein wird. Nein. Aber ja, weiß nicht, ob es dieses Jahr schon wird, das wird wahrscheinlich ein bisschen knackig von der Zeit, aber ansonsten wird man sagen müssen, fand ich das insgesamt eine sehr schöne Sache, dass man überhaupt mal so eine Zahl hat, um zu wissen, okay, wo standen wir bei der letzten Wasserstandsmeldung, wo stehen wir jetzt? Also, dass man mal ein Gefühl davon bekommt, wie viel eigentlich Detektiv Conan Bände und so weiter über den Tisch, über den Tresen geht. Und dort hat es schon die Anime-Film-Comics angesprochen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Band, der wird weniger dazu beigetragen haben zu einer Verkaufszahl. Und es wird Bände geben, die mehr dazu beigetragen haben für diese Verkaufszahlen. Aber insgesamt 3,75 Millionen finde ich schon ja, eine Hausnummer. Also hat Egmont Manga, wie du sagtest, einen guten Deal gemacht. Und wie du ja gerade eben schon erwähnt hattest, auch noch eine News, die Zero's Tea Time betrifft, ist, dass Zero's Tea Time Band 1, wie gesagt, auch am 14. Januar 2021 veröffentlicht wurde. Ich habe früher immer davon gesprochen, dass wenn sowas passiert ist, dass DVD-Boxen und Bände an einem Tag veröffentlicht werden, dass der fleißige Detective Conan-Fan dann vom Elektronikfachmarkt gleich rübergeht zum Buchladen und sich beides kauft. Das kann ich leider nicht mehr sagen aktuell, aber vielleicht kommen die Amazon-Pakete ja am gleichen Tag an. Hust, hust. Wie gesagt, dazu könnt ihr euch unseren News-Podcast anhören. Dann hat Egmont Manga, apropos Verkaufszahlen, noch auf ihren Social-Media-Seiten eine Bestsellerliste 2020 veröffentlicht, mit einem Ranking ihrer Top 20 bestverkauften Bücher im Jahre 2021. Es sind die Bücher, die in 2020 verkauft wurden und bezieht sich nicht nur auf Bücher, die in 2020 erschienen sind, weil wir haben, das ist nochmal ein kleiner Unterschied, denn wir haben auch sowas wie Your Name auf der Liste, wo eine der Bände davon schon 2017 erschienen ist, ist immer noch auf der Bestsellerliste. Nun ja, Your Name ist eben immer noch sehr populär. Auf diese Liste haben es auch zwei Detective Conan-Bände geschafft, nämlich Band 97 und Band 98. Auf Platz 10 und auf Platz 14 jeweils. Ein bisschen niedriger, als ich es vielleicht erwartet hätte. In der gesamten Top 20 fiel Sailor Moon, Eternal Edition, Your Name, Weathering with You, Chobits, Kaguya-sama, Uns trennen Welten, Hate Me or Date Me. Ich glaube, das sind vermutlich Boys Love Titel. Weiß ich nicht ganz so genau. Egmont Manga hat da ja sehr viel in dem Bereich. Therapy Game Given, Passion Drawing, Love Nest. Die Liste ist einigermaßen vielfältig. Wie gesagt, ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass Conan doch ein kleines bisschen höher ist. Oder vielleicht, dass auch noch ein paar der Sonderbände enthalten sind. Ja, muss ich sagen, das war das, was mich am meisten überrascht hatte. Also, dass keinerlei Sonderbände in der Top 20 vertreten sind. Also das ist wirklich was, wo ich mir dachte, hoch, holla. Ja, weiß ich nicht. Sind die 2020 erschienen sind, nicht so gut gewesen? Oder ja, keine Ahnung. Also lag es daran, dass sie wirklich zu schlecht waren? Oder kommen die generell nicht so gut an, dass sie da in den ganz hohen Verkaufszahlen mitmachen? Das wäre halt sowas, das, ja, weiß nicht, hat mich tatsächlich sehr überrascht, ein bisschen verunsichert, ob denn die Sonderbände tatsächlich so gut ankommen. Ja, also keine Ahnung, wenn man diese Top 20-Liste im Jahre, jetzt weiß ich nicht, das Jahr, wo die Special Black Edition erstmalig erschienen ist, dann wäre die sicherlich da drinne aufgetaucht, so jetzt im Jahr 2020. Weiß ich nicht, ob da der, weiß ich nicht, Bourbon on the Rocks müsste ja 2020 erschienen sein. Was war noch? Makoto Kyokoku, der Sonderband. Das war auch, glaube ich, 2020. Die Winter Die Edition. Winter Edition, genau. Ja, auch die sich sehr lohnt. Ja, weiß ich nicht. Da, das hat mich schon ein bisschen, ja, doch sehr überrascht, dass es nicht drin war. Also sehr, obwohl ich natürlich, muss ich sagen, Your Name Luxury Edition habe ich auch mir damals gekauft. Allerdings nicht im Jahr 2020, das war noch davor. Von daher ist der Titel echt lange da drin und auch, ja, auch überraschend, dass der sich so lange so gut verkauft, aber okay. Zumindest mit Bourbon on the Rocks, eben wegen Bourbon, hätte ich dann doch gerechnet. Mal sehen, ob dann Zero's Tea Time es vielleicht auch nicht in die Top 20 dieses Jahres schafft. Ist ja jetzt vielleicht ein Gradmesser zu sehen, wie gut Zero so ankommt. Oder vielleicht ist es auch kein Gradmesser, weil die Leute sagen: Toro Amuro, Bourbon on the Rocks, habe ich sowieso alles schon. Ich bin nämlich Hardcore-Fan und kaufe mir die Bände. Aber wenn du Hardcore-Fan wärst, dann würdest du ja auch den Sonderband holen. Tu mal was für dieses Detective-Con-Franchise. Hashtag NoFront. Ich hätte vielleicht eine Überlegung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich erklärt, dass du halt dadurch, dass viele, also eine Großteil der Zeit die Geschäfte geschlossen waren, diese Drive-by-Einkäufe für einen Geburtstag oder für als Geschenk und als Mitbringsel sozusagen nicht so in dem Maßstab stattgefunden haben. Und ich weiß zumindest, dass ich meiner Schwester auch eher ein Sonderband geschenkt hätte zum Geburtstag oder wenn ich überlegen müsste und für jemanden, der Manga interessiert ist, würde ich dann auch als Geschenk eher zu einem Sonderband greifen. Aber viele Geburtstagsfeiern haben ja 2020 auch einfach nicht stattgefunden in dem Maßstab. Und das kann dann vielleicht auch zu sowas geführt haben oder könnte eine kleine Erklärung sein. Hatte ich tatsächlich gar nicht bedacht, aber das stimmt natürlich, gerade was die Sonderbände angeht, das ist eher mal sowas, was man vielleicht auch jemandem, der nicht so viel mit Detective Conan zu tun hat, mal schenken kann, als jetzt so einen laufenden Band oder so. Aber ja, klar, doch, also da so diese Spontankäufe, die gab es natürlich 2020 so gut wie nicht oder nur sehr eingeschränkt, gerade wenn man was verschenken will, ja, das könnte ein Erklärungsansatz sein. Gut, kommen wir zum Bereich Weekly-Kapitel in Deutschland. Da haben wir jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits Kenntnis vom Kapitel 1067, was dann, wenn ihr diesen Podcast gleich am Sonntag hört, morgen hoffentlich erscheint. Fingers crossed. Wir wissen ja, es kann ja auch mal zu Verzögerungen kommen, aber hoffentlich nicht. Deswegen hier nur ganz kurz angerissen, dass es in dem neuen Fall um Heiji Hattori und Kazuha geht, die mal wieder nach Tokio gekommen sind, allerdings nicht zusammen, denn es gibt an einem Schrein in Tokio an diesem einen bestimmten Tag einen Knoten bzw. so einen Glücksbringer, den man erwerben kann, der viel Glück bringen soll in der Liebe. Und dafür interessieren sich die Mädchen natürlich, weil hihi, wir sind Mädchen, klar. Aber Heiji interessiert sich auch dafür, weil läuft ja nicht so bei ihm. Deswegen kommt er da heimlich hin ohne Kasua, sieht dann aber, oh, Kasua ist auch da und schnappt sich eine Kitsune-Maske, so eine Fuchsmaske. Aber Conan findet ihn natürlich sofort raus, gibt ihm den Stimmenverzerrer, damit er nicht so auffällt und prompt lügt er dann Kasua an, weil die Mädchen werden auf Conan aufmerksam, der mit diesem Typen spricht. Und Heijis Stimme ist zufällig die Stimme von einem Sänger aus Osaka, den Kasua toll findet. Hups, was können da bloß für Hijinks passieren in diesem Fall? Das werden wir dann noch sehen. Es passiert auch ein Mord. Und es gibt drei Verdächtige. Und Sato ist mal wieder dabei. Das ist doch auch was Schönes. Und darüber werden wir dann im nächsten News-Podcast noch ein bisschen ausführlicher reden, wenn wir A, überhaupt erstmal eine Weekly-Veröffentlichung für das erste Kapitel haben. Wie gesagt, hoffentlich morgen. Und dann auch noch mehr Kapitel von dem Fall haben. Sieht aktuell wie so ein ganz normaler Drei-Kapitel-Fall aus. relativ simpel, was ja dann Band 100, der aktuell 9 Kapitel hat, ziemlich gut abrunden würde mit 11 Kapiteln, wenn jetzt noch 3 Kapitel von diesem Fall dazukommt. Fans hoffen darauf, dass vielleicht am Band 100 mit dem Liebesgeständnis von Heiji an Kazuha endet. Und darüber können wir dann in Zukunft sprechen. Ich weiß noch nicht so genau, ob das passieren wird, aber mal schauen. Ich habe auch nicht die Entwicklung am Ende von Kapitel 1066 erwartet. Also vielleicht überrascht uns Kushoriya ja mal zu Anfang dieses Jahres nochmal genauso wie zum Ende letzten Jahres. Also nur ganz kurz, ich persönlich glaube nicht, dass er dann noch ein weiteres Highlight raushauen wird, weil ja, das wird sich glaube ich noch eine Weile ziehen. Wobei man natürlich auch das irgendwann auch mal erwartet, aber wir reden nicht zu viel darüber, wir sind gespannt und Näheres dazu hört ihr dann beim nächsten Mal. Genau, und damit kommen wir zur spoilerfreien Zone, wo wir noch zwei News haben aus dem Dezember. Nochmal hier an dieser Stelle zu Episode 1000. Die wurde angekündigt für den 6. März 2021. Inzwischen kennen wir auch das Programm, was es bis dahin geben wird, aber dazu gleich mehr. Zudem wurde angekündigt, dass ein Geheimprojekt in Arbeit ist, was dann noch im selben Monat bestätigt wurde, dass eine legendäre Anime-Episode ein Remake bekommt zum 25. Jubiläum. Wo es auch ein Bilderrätsel gibt mit Collagen aus Manga-Episoden, wo man erkennen kann oder beziehungsweise wo Ausschnitte von dem Fall oder den Episoden, die geremaked werden, zu sehen sind und man soll raten, welche das sind. Da bekommt man einen schicken Preis. Und das läuft jetzt alles so vor sich hin. Es wurden inzwischen seit dieser News 3 weitere Bilder veröffentlicht mit weiteren Motiven aus noch mehr Collagen, ganz viele Einzelbilder, 10.000 Einzelbilder haben sie dafür verwendet, um diese Collagen zu machen. Und es wird auch so ein bisschen spekuliert von Fans, ob es vielleicht auch mehrere Episoden-Remakes bekommen, weil ja so 6 Collagen mit verschiedenen Charakteren, mit Shinichi, Kid, Heiji, Haibara so drauf, Kogoro, ob es dann dementsprechend dann halt vielleicht sogar 6 Remakes sind. Vermuten manche dann halt zu jeder Collage eins und dann mit Bezug zu dem Charakter. Vielleicht, eventuell. Wobei da bisher noch nichts, was ich im Japanischen gesehen habe, so direkt dafür gesprochen hat, dass es wirklich mehrere Episoden sind. Aber könnte ja vielleicht sein. Anlässlich des 25. Jubiläums von Detektiv Conan in diesem Jahr. Juhu, das war übrigens auch in diesem Monat alles. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ja. Und sonst bei den Remakes, nichts Genaues weiß man bisher noch nicht. Vermutlich könnte ich mir vorstellen, dass nachdem Episode 1000 ausgestrahlt wurde, dass es danach erste Teaser dafür gibt, wann jetzt genau diese Remake-Sachen, oder beziehungsweise diese Remake-Sache vonstatten geht. Aber Episode 1 war toll und deswegen freue ich mich auch auf dieses neue Remake-Projekt. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Es kommt natürlich echt so drauf an, was denn geremaked wird, muss ich sagen. Also wenn das irgendwie die besten Filler nochmal geremaked ist, so, dann wird das wahrscheinlich nice to watch, but ja, not so interesting. Also, weiß nicht. Das kommt wirklich echt drauf an, was für Episoden man sich vornimmt und wie man das macht. Ich muss sagen, bei Episode 1 war das. Da gab es halt auch noch so, ich sag mal, da gab es auch noch eine Notwendigkeit, sage ich mal, das nochmal ein bisschen neu zu machen. Einmal auch, weil es schon so alt war, also von der Animation, aber auch, weil das ein oder andere in der damaligen normalen Original ersten Episode untergegangen ist, was es nur im Manga so zu lesen gab und das dann irgendwie so gefehlt hatte. Also da gab es irgendwie einen Grund, sage ich mal, warum man wirklich das sagt, okay, wir machen nochmal ein Remake von dem ganzen Kram und alles nochmal in HD und neu und schön. Und jetzt ist so ein bisschen, jetzt weiß ich nicht, es gab ja immer mal wieder Remakes, die immer wieder gezeigt wurden, wo mal ein bisschen die Farben angepasst wurden, wo es dann die schwarzen Balken weggemacht wurden mit so einer Mauer, wow, super toll. Aber weiß ich nicht, ob das da jetzt wieder so die Notwendigkeit für gibt. Das kann man ja aber nicht Remake nennen. Das läuft ja auch unter dem Titel Remaster und das Ja, ist ja nicht zu vergleichen. aber das, ich weiß nicht, aber gibt es denn irgendwie eine Episode, wo man sagt, wo du sagen würdest, ja, das muss irgendwie geremaked werden, nochmal komplett neu? Ja. Denn mein heißer Tipp ist immer noch Mord bei Mondschein. Denn Mord bei Mondschein waren 6 Kapitel im Manga, was in ein einstündiges Special, also 40 Minuten, 2 reguläre Anime-Episoden, adaptiert wurde. Damals noch in der frühen Phase hatten wir ja noch so viele Kapitel in wenige Episoden veröffentlicht. Später hatten wir dann so, wo alles adaptiert wurde, dann werden 6 Kapitelfälle eher als 3 bis 4 Anime-Episoden, also so eher 80 Minuten, adaptiert. Und dementsprechend würde ich sagen, dass wenn das so 80 Minuten normaler Content, und da kriegt man bestimmt irgendwie noch 10 Minuten für die 90-Minuten-Marke hin für so ein Remake, wenn es in die Richtung von Episode 1 gehen würde. Eine vollständige, vernünftige Adaption von Mord bei Mondschein, wo die 6 Kapitel nicht in 40 Minuten gepresst werden, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist eine legendäre Episode, weil es wurde ja von gesprochen, legendäre Episode Kiff Remake. Es gibt kaum was Legendäres als Mord bei Mondschein bei Detective Conan. Die Folge kennt jeder, und sie würde davon profitieren. Gut, also mit den Argumenten, ich weiß nicht, also ja, was ich noch so gedacht hätte, wo ich sage, das würde sich vielleicht lohnen, wäre natürlich die Ai-Haibara-Geschichte und der Tod ihrer Schwester und sowas, ja im Anime auch nicht so gut geklappt hat. Aber allerdings, wenn du jetzt das Kriterium nimmst, ist es eine legendäre Episode, dann nee, eher nicht. Es ist eher keine legendäre Episode, beziehungsweise dieses Problem, was man sich damals geschaffen hat, ne, mit dass man, ja, keine Ahnung, also das falsch irgendwie aufgezogen hatte. Das ist sowas, das könnte man noch korrigieren. Da würde sich auch ein Remake meiner Meinung nach lohnen. Allerdings, wie du schon sagtest, was die Laufzeit angeht, damit füllst du natürlich kein Spielfilmlänge oder so. Also das hat man damit, schafft man nicht, wüsste ich nicht. Und was Kaido Kid damit zu tun hat, das wäre auch so, ja, keine Ahnung, also das. Oder Heiji hat natürlich da auch nichts so mit zu tun. Also das wäre eher was dagegen sprechen würde. Aber das wäre natürlich eine Episode. Und was noch dagegen spricht, bei Episode 1 gab es nochmal den Rückblick, wo Conan zu sehen war mit Ais Schwester, die gerade im Sterben lag, falls ihr euch erinnert. Und das wäre sowas, was dagegen sprechen würde. Aber da würde ich mir auf jeden Fall mal ein Remake wünschen, wenn man da die Episode vielleicht noch irgendwie hindeichselt. Aber ja, wäre kein abendfüllendes Programm. Ja, ist die Frage, ob diese Collagenbilder wirklich andeuten sollen, dass all diese Charaktere, die dann vorkommen, relevant für das Remake oder die Remake sind. Muss ja auch nicht sein, weiß man noch nicht. Kann mir auch vorstellen, dass es nicht so ist, sondern dass die es einfach zeigen, weil gehört halt dazu, dass diese Charaktere so bebildert werden. Aber ja, wie gesagt, eine andere legendäre Episode wäre ja zum Beispiel eine Stadt als Geisel, die ja schon allerdings als sehr langes Special adaptiert wurde. Und die wurde ja wirklich vollständig adaptiert, ohne dass man signifikant Manga-Content hätte rausschneiden müssen. Das wäre zum Beispiel eine Episode, wo ich sagen würde, ja, die ist legendär, aber ich finde, die würde zum Beispiel nicht von einem Remake wirklich profitieren, weil die Adaption, die wir bisher hatten, davon in der Form, wie wir sie hatten, schon ziemlich perfekt war. Und das fände ich dann zum Beispiel ein Remake, was sich eher nicht lohnen würde, obwohl die Episode natürlich legendär ist und gut ist, ne? Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das dazu dann bald neue Infos bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nach Episode 1000 die ersten Infos gibt. Habt ihr sonst noch Wünsche, was vielleicht geremaked werden sollte, beziehungsweise könnte? Wie gesagt, vielleicht sind es auch mehrere Sachen. Also die Wunschliste kann vielleicht auch länger sein. Ich bin gerade eh erst dabei, die Folgen alle nochmal anzuschauen. Ich habe mir auch deswegen Mord im Mondschein nochmal angeschaut. Ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, eine Episode zu benennen, bei der all die Fakten, die jetzt also für dieses Remake genannt worden sind, erfüllt sind, werden. Das ist echt schwierig und deswegen würde ich mich da auch nicht auf eine Episode festlegen wollen und hätte auch gar keinen. Ja, genau. Also für mich persönlich ist es auch absolut schwierig, sich das vorzustellen, weil ich persönlich war schon, konnte mir schon beim Remake Episode 1 nichts drunter vorstellen, weil ich so dachte, naja, eigentlich haben sie in unserer ersten Anime-Folge ja so gut wie alles gezeigt, oder den größten Teil. Was soll da noch groß kommen? Und naja, jetzt haben wir Episode 1 und wir haben so viele Zusatzmaterial, sag ich mal, mit Shiho in der Organisation, was man später erst erfahren hat, wie diese Versuche mit den Ratten da abliefen. Dann hatten wir diesen Einkaufsbummel mit Shinichi und Ran, der so nicht vorkam, und dann dieses Karate-Turnier, was dann dazu geführt hat, dass die ins Tropical Land gegangen sind und so. Und das war ja alles so gesehen neuer Content irgendwie, was da mit dazu kam. Und deswegen bin ich auch immer noch so begeistert von Episode One und habe sie mir auch in diesem Jahr schon wieder angeguckt. Also das ja, gefällt mir echt super, dieses Remake. Und von daher war ich einfach nur total überrascht, was sie denn da alles gemacht haben, was da neu hinzukam, was man wiedererkannt hat und alles. Und ja, deswegen kann ich da auch gar nichts groß sagen, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann, was sie dieses Mal aus dem Hut zaubern werden. Also eine Episode, die ich häufiger gehört habe, die genannt worden ist, ist halt diese Geschichte um Karasuma, also dieser Fall in der Villa, mit wo dann halt ja auch wirklich viele von den Charakteren, die bei den auf den Collagen abgebildet sind, vorkommen oder erwähnt werden. Aber ich muss gestehen, das ist halt, da trifft dann halt das zu, was vorhin schon erwähnt worden ist, dass diese Episode eigentlich an und für sich gut umgesetzt worden ist und dass man da, ob sich da dann ein Remake lohnen würde mit mehr zusätzlichen Informationen, welche auch immer das dann sein mögen, kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal etwas Persönliches sagen. Ich finde es immer noch im Nachhinein betrachtet etwas blöd, dass sie diesen Kaito Kid-Fall zusammen adaptiert haben mit der Villa Abenddämmerung, nur weil Kid in der Villa Abenddämmerung auch vorkommt. Dieser Zusammenhang, den sie da im Anime irgendwie hergestellt haben, hat mir schon immer ein bisschen sauer aufgestoßen, dass das so in einen Special gequetscht wurde. Weil ich. Und ist die Sache, remaket man das jetzt alles zusammen auch wieder so? Was dann irgendwie schon die, wäre das sogar schon die vierte Adaption von der Magic Kaito Geschichte oder die dritte? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, weil die wurde ja auch schon in Magic Kaito erneut dann gezeigt mit, und auch in Magic Kaito 1.4.1.2 beziehungsweise Magic Kaito 1.4.1.2. Und ich fand es schon immer blöd, dass das so zusammengeschmissen wurde, was dann lustigerweise später im Anime tatsächlich auch nicht mehr so gemacht wurde, weil als diese Folgen wiederholt wurden, haben sie nur Teil 3 und 4, also die Teile, die sich tatsächlich auf Karasuma beziehen, wiederholt. Das heißt, selbst die Anime-Macher haben dann später das irgendwie aufgrund der thematischen Dissonanz auseinandergezogen. Und ja, Remake irgendwie, weil wegen Karasuma, muss ich auch sagen, finde ich irgendwie. Dass dann irgendwelche Fans sagen, ja, man könnte ja dieses Karasuma machen, sind zwar nur 40 Minuten, ne, aber die restliche Zeit, wenn man einen Spielfilm machen, könnte man ja mit Infos zu Karasuma auffüllen, die wir bisher noch nicht kannten. Wo ich mir denke, ja, wir machen einfach ein Special, wo in diesem Remake-Special Infos vorkommen, die im Manga noch nicht bekannt sind. Das wird bestimmt passieren. Naja, ich finde. Das fände ich tatsächlich auch eher so lala, aber ich kann es natürlich verstehen, dass das viele Fans fordern, eben wegen der Enthüllung, die wir zu Karasuma in der Vergangenheit hatten. Aber naja, ich finde, das wird sich nicht so wirklich anbieten, wenn man mal ehrlich ist. Wo du gerade Karasuma angesprochen hast, kam mir noch der Fall mit dem Baron der Nacht in den Sinn. Das war ja auch ein Dreiteiler und da soll ja irgendwie auch schon mal irgendwie auf den Boss irgendwie angespielt worden sein oder war beabsichtigt, keine Ahnung, wie das damals war oder so vielleicht. Und das ist ja, weiß ich nicht, ob man es als legendäre Episode bezeichnen würde, aber ich denke mal, kennen tut man die drei, ja, Anime-Episoden auch bei uns und vielleicht kann man da, könnten sie ja da auch irgendwie noch was machen. Ich meine, da ist Strand und Hotel und da kann man ja auch ein bisschen abseits noch was machen. Vielleicht basteln sie da noch irgendwie was und dann geht's da noch irgendwie ein bisschen mehr in Richtung Haupthandlung oder so. Keine Ahnung, oder Yusaku kommt drinne vor oder weiß ich nicht. Ja, das, also ich würde die schon als legendär bezeichnen, wie gesagt, weil es war tatsächlich der erste Dreiteiler im Anime, wenn ich mich recht entsinne. Ich würde die schon als legendär bezeichnen. Der Zusammenhang mit Boss und so, das ist eher so Fantheorie-mäßig, weil am Anfang denkt Conan kurz daran, oh, warum mache ich hier Strandurlaub, wenn ich eigentlich die Kerle in Schwarz jagen müsste. Wo dann Ran im Bikini aus dem Wasser gesprungen kommt und sagt, hey Conan, komm doch auch schwimmen. Und er so sagt, ja, ach, vielleicht ist auch mal okay, ein bisschen am Strand zu chillen. Und dann eben kam das Baron der Nachtprogramm vor, was dann ja später auch in der Organisationshandlung tatsächlich vorkam, was der direkte Zusammenhang ist. Und es kam eben dieser Genichiro-Typ, dieser alte Mann, der so tut, als ob er blind wäre, kommt ja in der Folge vor, der unter Fans ein relativ beliebter Bosskandidat war. Aber die Theorie hat sich ja auch erledigt, außer Leute, die sagen, ja, dieser Genichiro da war eine Verkleidung von Karasuma. Aber da sind wir dann schon hart im Bereich Spekulationen drin. Aber sonstige Zusammenhänge zum Boss und zu Karasuma sind eben auf diesem Fan-Theorie-Level. Ja, und die Haushälterin, die er noch mit dabei hatte, oder war das seine Frau, oder ich weiß nicht, ich meine, es wäre die Haushälterin. Das war so eine Genau, das ist Haushälterin, dann ja. Wermut, und dann sehen wir dann im Special, im Remake, wie sie sich verkleiden und wie sie sich wieder entkleiden. Das wird auch perfekt. Nein, ja, also doch, ich würde auch sagen, ist eine legendäre Episode, aber ja, im Endeffekt, ich glaube, eine von den Episoden, die wir jetzt genannt haben, die wird sein. Was anderes würde mich eher überraschen. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen, also solange es gut wird. Von daher mal abwarten. Also ich kann verstehen, dass du sehen willst, wie Wermut sich entkleidet, Wie sie sich aber ihrer Verkleidung entkleidet. So, ach so meinte ich so, das. ja. Nein. Ach ja. Und wie bereits angesprochen, der Detektiv-Conan-Anime feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum. Am 8. Januar 1996 ist die erste Episode im japanischen Fernsehen ausgestrahlt worden. Die tödliche Perlenkette, wie sie dann später bei uns auf Deutschland hieß, beziehungsweise der Achterbahn-Mordfall, wie er damals in Japan hieß. Ganze, zum Zeitpunkt, als wir diese News hatten, 992 Episoden sind seitdem erschienen. Jetzt im Januar wurden es ja dann auch nochmal ein paar mehr, da kommen wir gleich noch dazu. Und zu diesem Anlass wurde auch das zweite Geheimprojekt veröffentlicht. Es wurden ja mehrere Geheimprojekte angekündigt. Das erste ist dieses Remake-Projekt. Das zweite wurde jetzt als The Best of OPED veröffentlicht. Nämlich, es gibt eine ganz große Abstimmung, wo alle 114 Lieder, die als Detective Conan Opening oder Ending ausgestrahlt wurden, zur Abstimmung steht. Man kann jeden Tag abstimmen, einmal pro Tag, und wählen, was sein Lieblingssong ist. Kann man tatsächlich, soweit ich es sehe, auch machen, wenn man nicht in Japan ist. Also ich glaube, das ist nicht gegeoblockt. Ja, und wenn ihr also dann abstimmen wollt in unserer News dazu, Detective Conan Anime feiert 25. Jubiläum, gibt es da die entsprechenden Links zu der Abstimmung. Man kann sich allerdings nicht die Openings und Endings auf der Webseite anhören. Das können nämlich nur Japaner, da sind nämlich YouTube-Videos verlinkt, und die sind tatsächlich geregionlockt, weil Copyright und Content-ID, YouTube, alles ganz, ganz toll, ganz, ganz spaßig und super. Aber wählen kann man trotzdem, und ich bin mir sicher, dass auch deutsche Fans da ihre Favoriten haben, auch wenn unsere deutschen Umsetzungen der Animes, Openings und Endings, natürlich in dieser Liste nicht drin sind. Das heißt, nur Fragen in meinem Kopf steht leider nicht zur Wahl. Ja, aber alles andere, wie du schon sagtest, kann man für abstimmen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es ziemlich cool, wenn man dann da so eine gesammelte Webseite hätte, wo man auch noch die ganzen Lieder auch anhören könnte. Können wir leider nicht in Deutschland, haben wir Pech gehabt. Aber immerhin abstimmen können wir. Und wie heißt so schön, jede Stimme zählt. Also vielleicht machen ja dann die deutschen Fans den ausschlaggebenden Ton, und das sind dann die ersten Endings, Openings, ja, nach vorne auf die ersten Plätze rutschen. Wer weiß, vielleicht sind wir ja das Zünglein an der Waage. Ja, ein paar unserer deutschen Episoden von Conan stufen ja auf den japanischen Originalversionen, hören sich ja tatsächlich wirklich so ähnlich an, also ja, eins zu eins quasi von der Melodie, vom Text her, also von der Textmelodie, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auf jeden Fall kann man das sehr gut vergleichen, und ja, es ist sehr schade, dass man die nicht anhören kann, weil ich persönlich muss sagen, wir hatten ja auch viele, abseits unserer deutschen Openings, gibt es in Japan ja viele Openings, die kennt man in Deutschland gar nicht. Das zweite beispielsweise ist, glaube ich, Feel Your Heart. Das kannte ich zum Beispiel vor ein paar Jahren noch gar nicht und wusste gar nicht, dass es das gibt, weil ich mich da nur an unseren deutschen Openings orientiert hatte und war ganz verwundert, als ich dann plötzlich da stand als zweites Opening sowas ganz anderes, wo ich dachte, hä, das ist aber bei uns nicht so. Damals hat noch ein bisschen das Geld gefehlt, alle, weiß ich nicht, 30 Episoden ein neues Opening einzuspielen. Da hat man dann früher einfach die Openings ein bisschen länger laufen lassen und Endings entsprechend auch. Ich fände so eine Sammlung wirklich sehr, sehr gut. Also es sind ja auch einfach unglaublich viele Openings und Endings, die wir mittlerweile haben. Und dann auch noch dazu immer dann die Videos raus. Also selbst wenn man das jetzt mal sich selber zusammensuchen wollen würde, was ja an und für sich schon schwierig ist, weil ja viele Videos nicht verfügbar sind oder nicht auf YouTube erlaubt sind, dann sucht man sich ja wirklich einen halben Wolf und so eine Sammlung wäre halt echt was Feines, alleine schon viel wert. Die Abstimmung läuft noch bis zum 5. März, einen Tag vor der Ausstrahlung von Episode 1000. Keine Ahnung, ob dann auch zeitgleich schon zu Episode 1000 einem Tag darauf die Abstimmung bekannt wird. Oder vielleicht machen sie das so, dass sie zu Episode 1000 dann das beliebteste Opening und das beliebteste Ending von der Abstimmung nehmen. Aber ich glaube nicht, aber ob die das innerhalb von eines Tages so reingeschnitten bekommen, vermutlich nicht. Aber wär eigentlich eine ganz nette Idee. Warum ruft mich eigentlich keiner an aus Japan? Naja, würden mich wahrscheinlich eh nicht verstehen. Vor allen Dingen, das wird ein Problem, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil die werden doch sehen, die Abstimmungsergebnisse nach jedem Tag. Also dann werden sie schon rausfinden, okay, also wenn das jetzt nicht bis auf den letzten Tag ungewiss ist, wer gewinnen wird, wird man das ja machen können. Also da wird man ja sehen, keine Ahnung, das ist jetzt schon der haushohe Sissy Sky, das ist schon der haushohe Favorit. Der ist uneinholbar vorne, ja, dann weiß man ja ungefähr so, okay, der wird's nicht. Dann könnte man das ja schon mit so ein bisschen Vorlauf. Na gut, also wenn es knapp ist, dann muss man vielleicht zwei nochmal neu remaken als Openings und Endings, aber so ganz unwahrscheinlich fände ich es nicht. Da sitzt doch in Japan eh einer ständig vorm Rechner und guckt die ganze Zeit die Umfrageergebnisse an. Oh, es steigt um 1%, oh, guck mal da unten, oh, guck mal da. Also ich hätte es auch tatsächlich so gedacht, also dass das wirklich dann für die Episode, aber wahrscheinlich ist es wirklich ein bisschen knapp. Mal gucken. Und zum Thema, welche Openings und Endings ganz vorne sind. Ich würde auch bei den Japanern mal ganz stark darauf tippen, dass die Nostalgie hart zuschlägt und dann von den ersten paar Openings, die auch wirklich legendär sind, Monika Doki Doki, Naso, Truth, A Great Detective of Love, ja auch gesungen von Minami Takayama, oder das Roulette des Schicksals oder Mysterious Eyes oder Kuiwa Thrill Shock Suspense, wo Conan ja seinen legendären Tanz macht. Übrigens, er dabbt nicht, er macht den Para-Para-Tanz. Bevor ihr solche Memes raushaut, guckt euch den tatsächlichen Tanz mal an. Ihr wisst, wen ich meine, wenn ihr jetzt hier das hört. Ich nehme mal auch an, dass die Japaner da auch die Nostalgie zuschlagen lassen und dann diese Lieder ziemlich weit vorne sein werden. Und ansonsten vermutlich die Nostalgie, wenn sie nicht für die frühen Lieder zuschlägt, dann vermutlich zumindest von den populäreren Bands, also Bees, Saat, Garnet Crow. Von denen es ja auch nicht mehr so viele Bands gibt. Garnet Crow hat sich aufgelöst. Die Sängerin von Saat ist gestorben. Naja. Und Mai Kuraki natürlich. Die ist sehr oft repräsentiert in diesem Voting. Sehr, sehr, sehr oft. Hat viel geleistet für Detektiv Conan. Apropos Openings und Endings. Ein Ending, was tatsächlich auch mit zur Wahl steht, ist das ganz neue Anime-Ending Nummer 63. Reboot heißt es. Und kam jetzt tatsächlich erst zu Episode 993 raus, ohne großes Tamtam vorher. Das kam einfach so, ach ja, hier ist die neue Episode, übrigens, es gibt ein neues Ending. War ich auch ganz überrascht, normalerweise kündigt sich das hier immer ein bisschen vorher an, weil die Bands das ja auch promoten und es zur Promo der Bands ist, beziehungsweise des Künstlers. In diesem Fall ist der Künstler, beziehungsweise die Künstlerin, Airi Miyakawa, die Schwester von Miyakawa Kun, der andere Lieder für Detective Conan auch schon gemacht hat. Und sie hat Sissy Sky gemacht, Ending Nummer 60 bisher. Wir erinnern uns alle an Ending 60, weil es das Ending war, was mehr auf Aihaibara einen Fokus hatte. Und alle Aihaibara-Fans haben gesagt, das ist das beste Ending aller Zeiten. Ja! Yeah. Kein anderes kann jemals so gut sein. Die Fraktion haben wir hier auch im Podcast. Ganz, ganz, ganz tolles Ending. Ganz, ganz toll. Und die hat jetzt ein neues Ending gemacht, was aber keinen Fokus auf Aihaibara hat, sondern auf Ran und Sonoko und Masumi, die Ran ein bisschen aufheitern, wenn Shinichi mal wieder ein bisschen länger braucht, um auf die SMS zu antworten. Und Con steht nebenbei auch ein bisschen rum. Ja, wie fandet ihr das Ending, sowohl vom Lied her als auch vom Video her? Also ich persönlich ja, war sehr positiv überrascht, sowohl musikalisch finde ich, geht es gut ins Ohr und ja, kann ich mir immer wieder anhören, aber auch eben vom Punkt her, du hast es schon gesagt, vom Fokus der Charaktere her bin ich ja auch ein großer Freund, wenn es eben nicht immer nur um Ran und Shinichi und um Laufen und um eine Wiese und um einen Baum geht. Von daher war das hier diesmal, fand ich es sehr schön, dass es quasi ja so ein Ausschnitt von Rans Tagesablauf ist. So könnte auch eine Episode werden, wo die drei Mädchen dann unterwegs sind und Masumi und Sonoko sind mit dabei und dann ja machen sie so einen kleinen Bummel zu dritt durch die Stadt. Dann auch dieses Lichtermeer am Tokyo Tower, hoffe, der ist es, den sie da besuchen, das sieht auch wunderbar und schön aus, wie die drei da stehen, aber auch vom Stil her, den Rückblick auf die Episode fand ich diesmal sehr schön, dass das quasi so eins in eins zu überging in so Art Gedankenblasen, nenne ich es mal, dargestellt wird. Da finde ich, das sieht ja sehr originell aus, hat mir wirklich gut gefallen und ja, deswegen finde ich das Ending auch in allen Punkten gut gelungen. Ja, mir gefällt es vor allen Dingen musikalisch gut. Ist ganz anders als Hoshi-Ai, das vorherige Ending, sondern, ja, weiß nicht, fetziger, nicht mehr so balladig-lastig. Obwohl mir Hoshi-Ai auch gut gefallen hat, muss ich sagen, hier so, das ist mehr mein Geschmack. Tatsächlich mit ein bisschen fetziger, bisschen Gitarrensolo noch rein und ja, das hat mir gut gefallen. Ansonsten, was das Ending angesagt hatte, ich bin auch, ich musste gerade überlegen, als Olli gesagt hat, da gibt es einen Baum und da rennen Leute drauf zu. In welchem Opening soll das denn gewesen sein? Da fällt mir überhaupt keins ein. Das war Ending, glaube ich, oder? Weiß ich nicht mehr. Er kommt überall vor. Ja, es kommt überall vor. Von daher fand ich das auch hier erfrischend anders, erfrischend neu. Und hat mir eigentlich insgesamt doch gut gefallen. Das sehe ich tatsächlich auch sehr ähnlich. Ich muss gestehen, dass ich die ganzen Endings tatsächlich alle gar nicht so auf dem Schirm habe, aber wenn ich das Ending alleine für sich bewerte, dann gefällt mir halt die Dreierkombination der Mädchen sehr, sehr gut und auch der Zeichenstil und dass das auch ein trotzdem eher langsames, also die Grafiken sind langsam und nicht hektisch dargestellt, die Musik selber aber dann da irgendwie einen Gegensatz zu bietet, macht das Ganze sehr, sehr interessant. Fand ich schön anzuschauen. Schön anzuschauen ist auch die nächste Umfrage, nämlich eine Umfrage, die von dem japanischen Fernsehsender TV Asahi durchgeführt wurde. Die haben nämlich gefragt, welche Manga denn die japanischen Fernsehzuschauer am liebsten mögen. Und an dieser Umfrage haben sich 150.000 Leute beteiligt. Und da ist Detektiv-Con auch dabei, nämlich auf Platz 4. Hinter One Piece, muss man glaube ich nicht erklären, Demon Slayer, das ja letztes Jahr und dieses Jahr auch einen extremen Hype hat und hatte und hat. Und der Film ist der erfolgreichste Film und der Manga ist super erfolgreich, alles drum und dran. Und dann auf Platz 3 noch Slam Dunk, legendärer japanischer Sportanime, der Basketball in Japan überhaupt erst populär gemacht hat, tatsächlich. Also wenn man als Manga es schafft, eine ganze Sportart im Land überhaupt erst aufzubauen, dann hat man schon einiges geleistet. Slam Dunk ist in Japan legendär. Kennen wir in Deutschland leider nicht, weil Sport, Manga und Anime in Deutschland, gab es das vor Haikyuu überhaupt? Ja, Naja. ganz früher mit Mila, vor X Ja. Jahren. Aber lass uns nicht depressiv werden über den Stand von Sport, Manga und Anime in Deutschland, den desolaten. Denn auf Platz 4 ist schon Detective Conan tatsächlich. Und damit vor Serien wie Dragon Ball, Attack on Titan, Naruto, Haikyuu, Fullmetal Alchemist und JoJo's Bizarre Adventure. Also eine ziemlich hochklassige Liste, auch wenn es ein bisschen Mainstream-lastig ist, aber das kann man bei so einem Fernsehpol vermutlich erwarten. Ja, und Detective Conan auf Platz 4 wird seinem Status als einer der legendären TV-Anime und einem der größten Manga- und Anime-Franchises, die es gibt, Das ist ja nun mal so mit dem Anime, dem Film und dem Manga. Hier im vierten Platz gut abgeschnitten. Ja, gefällt mir auch sehr gut und ich kann es immer nur wieder sagen, für mich ist Conan auch ein Manga und Anime, den kann man immer wieder auch zwischendurch gucken, gerade auch weil die Fälle nicht immer komplett zusammenhängen und man halt immer mal zwischendurch, oh, ich gucke mal jetzt Folge 5 und dann gucke ich mal Folge 103 und dann mal 988 und ja, kann man quer durchmischen und deswegen, ja, kann ich das gut verstehen, dass Conan da so gut abgeschnitten hat und ich würde auch für Conan stimmen. Das, was mich überrascht hat in der Liste, ist tatsächlich, dass Detektiv Conan, also dass Detektiv Conan auf Platz 4 ist. Das hat mich jetzt nicht so überrascht. Ich hatte ihn schon auch in den Top 10 platziert, auf jeden Fall. Und auch eher nach oben in die Top 5, Top 3. Was mich aber überrascht hatte, war Demon Slayer, dass der noch so weit nach vorne gerutscht ist, weil das so ein Manga ist oder so ein Franchise, das ja noch relativ jung ist, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, weil also mir sagt es auf jeden Fall gar nichts oder nicht so viel. Ich war, also mir sagt schon was, aber habe jetzt noch nie reingelesen oder reingeschaut oder so. Und wir hatten das ja in einer anderen News nochmal besprochen, dass das, glaube ich, auch der erfolgreichste Kinofilm geworden ist im letzten Jahr dann. Von daher. Ja, also keine Ahnung, also dass das so groß geworden ist in so relativ kurzer Zeit und aktuell so beliebt ist, das hat mich dann doch überrascht. Ansonsten wäre ja für Detektiv Conan noch ein Platz mehr drinne gewesen, sage ich mal. Ansonsten, ja, schöne Liste, dass Conan überhaupt so gut abschneidet und Olli hat es schon gesagt, der große Vorteil von Conan ist, dass man es auch immer mal wieder reinlesen kann. Und diese Fälle, dass man nicht so viele Vorstory braucht im Endeffekt, sondern auch immer mal wieder irgendwo einsteigen kann. Das macht sicherlich auch als Manga attraktiv und vielleicht auch ein Stück attraktiver als so eine langlaufende Serie wie One Piece, die halt, wo man irgendwie schon ein bisschen die Story vorher kennen muss und nicht einfach anfangen kann, mittendrin reinzulesen. Da muss man schon gucken, wann fängt der Arc an, wann hört der Arc auf, in dem wir gerade sind. Ja, und das hat man halt bei Conan nicht. Also eigentlich ein großer Vorteil und hätte ich mir gehofft, dass sie da noch ein bisschen besser dann abschneiden. Bei Demon Slayer ist natürlich groß jetzt, weil es so aktuell ist, einfach der Recency Bias. Und es gibt in Japan tatsächlich auch schon umgangssprachliche Worte, quasi so Demon Slayer Noob, was so Fans bezeichnet, die nur Demon Slayer kennen, also Neufans, die durch diese Serie an Anime und Manga rangeführt werden und überall sagen, dass Demon Slayer der beste Anime aller Zeiten ist, weil sie nur diesen einen gesehen haben. Gibt es tatsächlich schon alles Diskussionen drüber, wie geht der Anime-Markt jetzt damit um, dass hier diese ganzen Neufans durch Demon Slayer reinkommen, die nur Demon Slayer kennen und so. Und einfach alles, weil es aktuell ist, glaube ich, dass das einfach ein Resultat des Hypes ist. Aber tatsächlich, dass die Casuals, quasi in Anführungszeichen, die durch Demon Slayer reinkommen, die tolle Anime-Community verwässern damit, dass sie nichts kennen, außer Demon Slayer. Naja. Das ist tatsächlich auch ein Japan-Thema. Normalerweise hat man das ja, man kennt das ja so im Westen, wo Leuten oftmals gesagt wird, ja, kennst du nur Naruto und One Piece und sowas? Und du kennst ja nur den Mainstream. Ich habe einen viel besseren Geschmack, weil ich kenne Animes, die nicht so bekannt sind. Dieser Elitism, den gibt es scheinbar auch in Japan in dem Bezug, aber das hält die Demon Slayer-Fans natürlich trotzdem nicht ab, bei dieser Abstimmung mitzumachen. Was ich ganz schön finde, ist halt, dass so etwas Klassisches wie eine Mystery-Serie wie Detective Conan es so weit nach oben geschafft hat, weil alle anderen sind ja sehr actiongeladen und in irgendeiner Art und Weise haben sie halt was Fantastisches, jetzt bis auf die Sport-Mangas. Da ist es halt doch ganz schön, dass so etwas ja, Zeitloses wie eine Krimi- und Mystery-Serie so weit nach oben gekommen ist. Wo wir gerade eben schon bei Musik waren, kommen wir noch mal kurz auf Musik zurück. Nämlich, es wurden Detektiv Conan Konzerte 2021 angekündigt. Mehrere an der Zahl. Einmal ein Konzert am 4. März in Nagoya, dann am 5. und 6. März zwei Konzerte in Osaka und dann am 30. und 31. März in Tokio. Falls man sich erinnert, wir hatten mal eine News über ein Konzert, was 2019 stattgefunden hat. Meine Vermutung ist, diese Konzerte hier sollten vermutlich auch schon letztes Jahr stattfinden, dass das so ein jährliches Ding gewesen wäre, aber das dann dementsprechend wegen Covid-19 sich auch verschoben hat. Ja, es wird Orchesterbands werden, musikalische Stücke aus Detective Conan, sowohl Soundtrack als auch Openings und Endings, so wie ich das sehe, spielen und auch Mike Kuraki wird zu Gast sein. Wie gesagt, die hat wirklich viele Lieder für Detective Conan gesungen, hat auch einen Guinness World Record dafür bekommen, für die meisten Beiträge zu einer einzelnen Serie. Kosten wird das Ganze so zwischen 6.800 bis 11.000 Yen, also 50 bis 85 Euro, für so ein Konzert, was nur 5 Termine hat. Sicherlich nicht der teuerste Preis, also ich kenne ja Konzert, ich kenne das noch so, dass teilweise Konzerte eher so über 100 Euro kosten. Das ist dann schon ein relativ guter Preis, wo man jetzt natürlich aber sagen muss, ja, inzwischen ist ja Corona auch in Japan wieder mehr und die Zahlen steigen und es wird immer schlimmer und es wird wieder Lockdown gemacht und vielleicht müssen wir auch die Olympischen Spiele doch komplett absagen. Die Situation in Japan entspannt sich nicht und dementsprechend weiß ich da nicht, ob so ein Konzert, solche Konzerte wirklich stattfinden können. Muss man sehen. Bleibt sicherlich das große Fragezeichen in der News, und das habe ich mich auch schon gefragt, ob es überhaupt so sinnvoll ist, ja, überhaupt so ein Konzert anzukündigen und es so groß zu vermarkten und Tickets zu verkaufen. Natürlich kenne ich jetzt nicht die Bestimmungen vor Ort und wie viele Teilnehmer dürfen überhaupt da rein in so eine Konzerthalle und wie viele Abstände müssen an Japan gewahrt sein und oder wie viel dürfen bei so einer Veranstaltung überhaupt dabei sein, so mal gesagt, ob das jetzt nur 100 sind oder 1000 oder 10.000, ich weiß nicht. Also es bleibt so ein bisschen ein komischer Beigeschmack, sage ich mal. Und irgendwie hatten wir schon mal so in Discord darüber gesprochen, dass einer sagte, naja, ich wäre ja gerne mal hin, aber so Pandemiebedingungen auf keinen Fall. Und warum wird es nicht noch online irgendwie gestreamt oder dass man sich ein Online-Ticket kaufen kann oder sowas, dass man das dann darüber wenigstens auch als Deutscher mal die Möglichkeit hätte, vielleicht so ein Konzert dann quasi live zu hören, indem man es in so einem Livestream sieht. Ja, das wäre halt sowas. Da sind aber die Japaner, glaube ich, nicht digital genug, um solche Gedankenspiele ernsthaft zu verfolgen. Von daher, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich nur das Beste und dass alles gut klappt unter genauem Sicherheitsabstand und dass niemand ansteckt und so. Aber ja, so Massenveranstaltungen, auch in der jetzigen Phase und in Japan, sehe ich doch sehr kritisch, und ich hoffe, man hat sich da nicht übernommen mit irgend so einem Projekt. Wir bleiben bei der Musik, denn es trudelte noch die News ein, dass die Detective Conan Film-Soundtracks zu Spotify kommen. Spotify Japan hat das verkündet, aber man kann die Tracks tatsächlich auch weltweit hören. Wenn ihr da auf Spotify reinhören wollt, wir haben in der News dazu auch einen Link, beziehungsweise bei Spotify könnt ihr suchen nach Katsu Ono, Ono, Ohno, nicht wie Yoko Ono, der ja seit Anfang der Serie Komponist für Detective Conan ist, und unter seinem Künstlerprofil findet man jeweils die Soundtracks. Jetzt zum Status der Aufnahme und auch zur Veröffentlichung sind bisher zwei Soundtracks erschienen, eben von Film 1 und 2. Jede Woche kommt ein neuer, zwei neue dazu, also pro Woche zwei neue, bis wir schließlich bei Film 22 angekommen sind. Was mit Film 23 ist, weiß man auch nicht. Film 24, der Soundtrack, erscheint relativ nahe zum Filmstart, wie immer. Und vielleicht kommen die dann später auch noch. Aber jedenfalls, die Film-Original-Soundtracks kommen jetzt zu Spotify. Die laufen bei mir auch schon einige Stücke seitdem in Dauerschleife. Und das ist sicherlich schön. Man muss dazu bedenken, es sind die Film-Original-Soundtracks. Das heißt, die Endings, diese Pop-Songs, die über den Credits kommen, das sind ja keine Film-Original-Kompositionen, sondern halt lizenzierte Lieder. Die sind dementsprechend nicht enthalten. Darauf darf man sich jetzt nicht freuen, wenn man sich jetzt irgendwie Happy Birthday nochmal anhören will vom ersten Film. Aber alle Kompositionen von Katsuo Ono aus den Filmen kann man sich dann auf Spotify anhören. Das wurde auch bei uns im Discord angesprochen, aber das machen inzwischen relativ viele japanische Firmen. Auch Spielehersteller packen ihre Soundtracks online von irgendwelchen großen Spielen. Und jetzt eben auch bei Detective Conan kommen jetzt die Soundtracks. Finde ich gut, dass japanische Firmen jetzt so Spotify für sich entdecken, um da eben eine neue Plattform zu finden, um ihre Musik der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil, wie gesagt, YouTube ist dafür nicht ganz die optimale Plattform. Das stimmt. Und auch sonst, ja, haben wir, was Detektiv Conan Soundtracks angeht, ja eher wenig bis gar keine CDs oder so oder Medien bei uns. Und deswegen ist das auch schön, weil dass man das ja auch jetzt dann überall hören kann und ja, dass es das eben auch, wie gesagt, Soundtracks sind, also keine Lieder, Openings und Endings, sondern eben wirklich die Musik, die man zwischen den einzelnen Szenen hört und so und sowas. Ja, ist interessant, finde ich spannend und ist für mich auch, ja, was Neues und gefällt mir auch gut, diese Musik dann zwischendurch auch zu hören. Das sehe ich tatsächlich auch sehr ähnlich. Ich freue mich da drauf. Ich habe bisher noch nicht reingehört, aber ich freue mich dann darauf, wenn ich mal wieder irgendwie sowas wie einen Puzzleabend vor mir habe, diesen Soundtrack dann im Hintergrund zu hören. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, aber man braucht, so wie ich das verstanden habe, ich kenne mich jetzt mit Spotify nicht so gut aus, aber man braucht kein Premium oder sowas. Also das kann man sich kostenfrei quasi anhören. Ja, wenn man einen Account hat bei Spotify. Aber soweit ich weiß, geht ohne Account bei Spotify sowieso nichts. Aber ja, wie gesagt, als Spotify-Hörer ohne Premium-Account kann man auch reinhören. Nur wenn man keinen Adblocker hat, kommt da vielleicht mal Werbung zwischendrin. Ich bin leider so ein Schmarotzer, der Spotify komplett nur mit Adblocker benutzt. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie das mit den Werbung da aussieht, wenn man Spotify free ohne Adblocker hört. Aber ja, wie gesagt, andere User haben auch geschrieben, man kann ohne Account problemlos reinhören. Nur vielleicht kriegt man ab und zu mal eine Werbung dazwischen. Oder man holt sich einfach einen Adblocker, weil es sonst unerträglich wäre. Aber Ja, das ist das nur ein kleiner Tipp. ein großes Rätsel, muss ich dazu sagen. Ich bin auch Spotify Premium, nicht Premium hier, freier Kunde, also nur einmal dieses Kostenlose da. Und mir wurde auch gesagt, ja, und du hast Werbung dazwischen und das stört dann immer so. Und ich weiß nicht, ob es generell so ist, aber gut, ich habe es auch jetzt schon länger nicht mehr gehört. Aber als ich damals damit angefangen habe, ich habe mir dann Anime-CDs angehört und diese CDs und auch japanische und alles und ich hatte irgendwie nie Werbung dazwischen. Ich dachte, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so, weil es kam nie irgendwas. Sag das nicht zu laut. Wenn Sie das Nee. hören, dann schalten Sie die jetzt Werbung. Ja, mal abwarten. Apropos Werbung, in Japan wird aktuell auch wieder viel für Film 24 geworben, der ja aktuell jedenfalls noch am 16. April 2021 in die Kinos kommen soll. Was ich mir tatsächlich auch mehr vorstellen kann als so ein Konzert, weil der läuft öfter als fünf an 5 Tagen und in so Kinosäle kann man das besser mit Social Distancing machen. Vielleicht funktioniert das also, aber abgesehen davon gibt es jetzt ein spezielles Event im Vorfeld, nämlich eine Art Wiederholung von alten Anime-Episoden im Kino, nämlich der Kinobetreiber Toho, beziehungsweise es ist eine Produktionsfirma und eine Kinokette und so alles, ist ein Medienkonglomerat in Japan, die auch an die DATEVCON-Filme mitproduzieren. Man sieht ja auch am Anfang immer den Credit von Toho am Anfang, beziehungsweise man sieht ihn, aber weiß nicht vielleicht, was er bedeutet. Aber ja, dieses mit diesem Strahlen und dem Blauen im Hintergrund, das ist Toho. Die Produktionsfirma und die bringen jetzt The Scarlet Alibi, heißt das, ins Kino, was eine Zusammenfassung ist von der Geschichte der Familie Akai natürlich, Red Family, Hashtag Red Family, wo eben alte Anime-Episoden mit Bezug auf diese Charaktere, Shukichi Haneda, Masumi Sera, Shuichi Akai und Mary Sarah, gezeigt werden. In einem kleinen Teaser konnte man schon sehen, den Fall im Baker-Kaufhaus, wo ja Namen Akai und Subaru auftreten, die Einführungsfälle von Masumi, Shukichi und Mary und die scharlachrote Rückkehr, die tatsächlich auch laut Toho den Klimax von Scarlet Alibi darstellen wird. Außerdem gibt es neue Sprachaufnahmen von Minami Takayama als Conan, die eben durch als Erzählerin durch die Episoden führt, also nehme ich an, dass halt sie so eine kleine Narration hat zwischen jedem Zweiteil oder jeder Folge. Und am Ende wird Shuichi Ikeda als Shuichi Akai noch eine Secret Message, Secreto Messaggi am Ende geben, der auf Film 24 hinführen wird. Und es wird einen neuen Trailer geben am Ende des Scarlet Alibi. Laufen wird die Aktion vom 11. Februar bis zum 4. März in ausgewählten Kinos, vor allem halt der Toho-Kette und verpartnerten Kinos in Japan. Und das ist dann quasi so als Countdown auf den großen Film 24 geplant. Also ich finde, das ist unglaublich cool, dass es so etwas gibt. Das wollte ich eigentlich nur anmerken, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass man sich so etwas überlegen kann. Aber ich hatte dann auch gelesen, dass das scheinbar schon häufiger vorgekommen ist. Und ich finde die Idee dahinter sehr cool. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es sowas in der Richtung schon mal gab, aber damals haben sie nicht so einen Aufriss drum gemacht, sondern haben es einfach nur so gemacht, als so spezielle Aktion, Anime-Episode im Kino. Aber was bei diesem Mal anders ist, ist, dass sie da so einen großen Rahmen drum machen, dem so einen extra Titel geben, Scarlet Alibi, so ein eigenes Poster dafür und irgendwie spezielle Narration dafür aufnehmen lassen. Dieser ganze Aufriss, der darum gemacht wird, das ist ein bisschen neu, aber so, ich meine mich zu erinnern, das gab es schon mal, dass sie so ein paar Anime-Episoden im Kino gezeigt haben, die relevant für irgendwas waren. Aber natürlich, jetzt, wo es ein Jahr keinen Film gab, verdoppeln sie da scheinbar ihren Werbeaufwand, um eben die Fans doch wieder ins Kino zu locken. Wie gesagt, bleibt alles abzuwarten, wie das ist mit Corona und so. Demon Slayer, hatten wir ja erwähnt, ist in dieser Corona-Zeit zum meistgesehenen japanischen Film, höchstes Einspielergebnis aller Zeiten in Japan geworden. Das heißt, scheinbar kann man alle Zuschauerrekorde brechen, trotz Pandemie, offenbar. Es ist möglich, aktuell noch bisher. Wie es sich jetzt entwickelt, wissen wir alles nicht. Und das ist natürlich immer dieses Sternchen, was wir an diese News ranhängen müssen. Das wird passieren so. Sternchen, sollte es zumindest mit dem ganzen Sterben und so weiter nicht noch schlimmer werden. Ja, ich glaube auch, das ist einfach nur jetzt eine große Werbemaßnahme, weil sie gemerkt haben, also das besteht ja auch einfach die Gefahr, dass wenn jemand jedes Jahr sagt, ich gehe jedes Jahr ins Kino zu Conan und dann läuft irgendwie ein Film nicht und dann hat man das so verdrängt und dann besteht die Gefahr, dass man vielleicht wieder nicht ins Kino geht und so und wenn man dann irgendwie in Präsenz hat, okay, da wird gerade was von Conan im Kino gezeigt, okay, es sind nur irgendwelche Episoden, sage ich mal. Dann kann man sich, dann hat man das wieder in Präsenz und dann, ach ja, da kommt jetzt auch wieder der Film und der lief ja im letzten Jahr nicht oder so, dass man da vielleicht wieder mehr diese Regelmäßigkeit hin hat und auch wieder gerade jetzt nicht die Fans, sondern auch die Casual-Zuschauer, die immer ins Kino gegangen sind, dass man die wieder irgendwie einfängt und darauf aufmerksam macht und hey, das ist jetzt so ein, sind jetzt so ein paar Episoden, die nochmal gezeigt werden, aber es gibt da nochmal den richtigen Kinofilm und dieses Jahr soll er wohl wirklich laufen, also dass man da einfach die Werbemaschine so ein bisschen angeschmissen hat und ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass man das jetzt nochmal auch so stark beworben hat, weil man einfach nicht diese Zugkraft aus dem letzten Jahr mitnehmen kann, weil es da einfach keinen Film gab. Und man muss natürlich bedenken, in Japan ist das nicht so wie in Deutschland, dass immer wieder im Fernsehen Conan-Episoden wiederholt werden. Die eine oder andere Episode ist schon ein Stückchen her. Und das nochmal anzugucken, die Gelegenheit zu haben, das nochmal anzugucken, ja, ist vielleicht auch für den einen oder anderen japanischen Fan dann ganz interessant, der halt nicht die DVDs gekauft hat und der irgendwie kein Anime on Demand hat, wo es dann die Folgen zu gucken gibt, der dann darauf ausweichen muss, nochmal vielleicht ins Kino zu gehen. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor, den man in Japan nicht unterschätzen darf. Apropos Anime-Episoden, die nicht so wiederholt werden, sondern wo jede Woche immer eine neue Episode läuft und ab und zu mal eine Wiederholung. Wir haben einige Anime-Episoden zu besprechen im Anime in Japan-Segment. Und als erstes sind wir dabei Episode 989, über die uns jetzt Johannes etwas erzählt. Ja, und zwar handelt es sich bei der Episode um die Fallakte von Ayumis bebilderten Tagebuch und wie der Name schon sagt, es geht los. Ayumi liest dem Zuschauer quasi aus ihrem Tagebuch vor, das sie so gemalt hat. Also es ist kein Schreibtagebuch in dem Sinne, sondern es ist eher eins, das auf Bildern basiert. Und ja, Conan und die Detective Boys, Ai ist auch dabei, laufen eine Einkaufsstraße entlang und ja, Ayumi sagt so, ja, ich habe ein bisschen Probleme, mein Tagebuch zu füllen, habt ihr irgendwelche Tipps und bekommt dann auch den einen oder anderen Tipp. Genta hat auch einfach eine Idee, ein Essenstagebuch zu führen und ja, in der Regel eher ein bisschen Quatschtipps. Conan hingegen sagt so, ja, du musst einfach alles aufmerksam beobachten. Und ja, das nimmt sie sich dann auch für sich so ein bisschen vor. Und während sie da so die Straße entlang laufen, sehen sie vor einem Juwelier ein paar Leute aufgeregt unterhalten. Und zwar ein Paketbote, eine Gemüsehändlerin und ein Kaffeebetreiber, die dort eine ja, sehr seltene Uhr betrachten, die dort im Schaufenster ausgestellt ist und die wohl sehr wertvoll ist. Und ja, unterhalten sich da so ein bisschen, die Detective Cowboys bekommen das mit, gucken sich die auch mal kurz im Schaufenster an und in der Schule recherchieren sie dann auch über diese Uhr und stellen fest, dass es wirklich eine ist, die nur ganz weh, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt und dieser Juwelier hat die halt offensichtlich bei sich im Laden stehen Und da haben sie sich gedacht, komm, auf dem Rückweg möchten wir da auch nochmal vorbeischauen, uns das angucken. Und dort laufen sie dem Inspektor Takagi in die Arme, der gerade der Gemüsehändlerin so einen Flyer in die Hand gedrückt hat. Und dann fragen sie, ja, was ist denn los? Ja, sagt Takagi, gab ein paar Diebstähle in der Vergangenheit und ich möchte hier ein bisschen die Leute also aufklären und warnen, dass es hier in der Vergangenheit viel eingebrochen wurde. Und ja, komisch, dass das Takagi macht, obwohl er doch eigentlich im Morddezernat ist, aber okay. Ist der Laufbursche wohl für alles und klärt dann in der Einkaufsstraße halt, wie gesagt, die Leute so ein bisschen über Diebstähle auf und sagt so, ja, ich wollte gerade zu dem Juwelier gehen. Da sagen die Detective Boys natürlich, ja, komm, dann gehen wir mit, damit sie auch mal von drin vielleicht noch den Blick auf die Uhr haschen können. Und ja, Takagi sagt dann, hier, ich habe gesehen oder mir wurde gesagt, sie haben da so eine teure Uhr. Ist die denn sicher? Und ja, der Juwelier stellt so ein bisschen vor, seine Sicherheitsmaßnahmen, hat alles Mögliche, Kamera, Laser gesichert, Panzerglas und einen Code, mit dem man die Uhr herausnehmen kann aus diesem Behältnis. Und ja, dann macht er das auch und die Detective Boys können die Uhr auch mal von nahen noch sehen und sind sehr begeistert. Und ja, dann ist es so, dass sie nochmal rausgehen und Takagi sagt, ach, hier könnt ihr mir übrigens mit den Flyern helfen, und die Detective Boys, hilfreich wie sie sind, sagen, nein, danke, wir müssen jetzt nach Hause, und lassen Takagi dann da so ein bisschen stehen. Und ja, Conan hat sich aber so ein bisschen Gedanken gemacht, dass so eine wertvolle Uhr, und wenn die da ist, ob das wirklich sicher ist, aber sie bemerken dann immer wieder, dass ja, die Uhr nicht gestohlen ist. Und ja, und als sie dann weiterlaufen, nochmal durch die Straße, das ist wohl ihr täglicher Weg, wenn sie zur Schule gehen, bemerken sie, dass im Café nebenan, neben diesem Juwelier, gerade Bauarbeiten stattfinden. Und da sind sie erstmal sehr skeptisch, warum finden genau jetzt Bauarbeiten statt, wo da diese teure Uhr ist. Und gehen da rein, lassen sich informieren, und der Kaffeebetreiber sagt, ach, ihr ermittelt, ob vielleicht die Uhr in Gefahr ist, ja, kein Problem, kommt rein, bietet einen Saft an, und sie fragen dann so ein bisschen aus und auch über die Bauarbeiter, wer das so ist, die wirken sehr verdächtig. Kaffeebetreiber versucht aber zu beruhigen, sagt, nee, nee, ich kenne die schon von der Schule aus und die sind völlig in Ordnung, glaubt nicht, dass die hier irgendwo einbrechen wollen im Nachbarhaus und so, und ich sowieso nicht. Naja, versucht die da ein bisschen zu beruhigen, schafft er auch, die Detective Boys gehen weg. Und ja, als sie wieder mal ein bisschen durch die Straße gelaufen sind, sagt Ayumi nochmal irgendwas über ihr Tagebuch, und sie sagen so, ach ja, dein Tagebuch, zeig doch mal her. Und dann blättert Conan so ein bisschen durch das Tagebuch, beziehungsweise Ayumi blättert so viel, die anderen ein bisschen da durch. Und da auf einmal fällt ihm dann was auf und sagt so, ja, Moment mal, wann hast du das denn gezeichnet und wo hast du das gezeichnet, schmeißt das so weg und rennt dann weg Richtung Juwelier. Und ja, dort kommt ihm nochmal so eine Eingebung, und wir sehen dann am Abend, wie ein Täter versucht, in einer Art Baustelle einzubrechen in den Juwelier, und schaltet dort die Kameras aus mit dem Tablet und umgeht alle Sicherheitsbestimmungen. Und als er draußen ist, wie soll es anders sein, wird er gestellt von den Detective Boys, und ja, sie alarmieren die Polizei und können so den Diebstahl verhindern. Und dann darf Takagi am Ende nochmal den Detective Boys ja, was zu ausgeben im Café Poirot für diese Heldentat. Zur Bewertung der Episode möchte ich sagen, es war eine ja eher durchwachsene Episode, wie ich finde. Es war alles. Ja, also es hatte irgendwas so ein bisschen mich erinnert an diese Episode, die fast schon legendär ist, die hieß Kein Fall für Conan. Ich weiß nicht genau warum, aber einfach weil kein großes Verbrechen oder es gab lange Zeit kein direktes Anzeichen oder Indiz, dass wirklich ein Verbrechen passiert. Es bestand halt nur die Gefahr, weil halt die Uhr so teuer ist. Aber ja, das war auch der einzige Anhaltspunkt, den man eigentlich ziemlich lange Zeit hatte. Und ja, dass da was nicht stimmt. Und das andere war halt so, der Täter, der wurde eigentlich, wenn man aufmerksam zugehört hat, schon direkt am Anfang gespoilert, also oder nicht gespoilert, aber es war ganz klar, wer der Täter sein wird, fand ich zumindest. Ich musste da nicht groß überlegen. Das kam dann auch so, als Conan oder als die Detective Boys dann so den Fall aufgelöst haben, habe ich mir gedacht, so ja, das hat den so hochgradig verdächtig gemacht. Weiß nicht, das war klar, dass der das war, und ja. Nee, also das war so ein bisschen das und wie das entstanden ist und dass die Gemüsehändlerin nicht da war, dass sie in Urlaub geflogen sind in Hawaii und ja, weiß ich nicht. Also das war alles so konstruiert, dass man es direkt schon im ersten Gespräch, wo man die drei Tatverdächtigen gesehen hat, wusste, wer es war. Und deswegen fand ich die Episode ziemlich schlecht, muss ich sagen, weil eben es kein großes Rätseln gab. Das Einzige war so ein bisschen diese Frage, wie umgeht er die Sicherheitssachen so und er hat halt ein Tablet benutzt. Wow, ja, also ich weiß nicht, es war alles so low, was diese Aufklärung anging und es war sehr leicht nachzuvollziehen. Und ich hätte gesagt, so die Zuschauergruppe oder Zielgruppe von der Episode sollten eher Kinder sein und nicht, ja, Detective Conan-Fans im Erwachsenen- oder Jugendlichenalter. Von daher weiß ich nicht, vielleicht war ich einfach nicht die Zielgruppe von genau dieser Episode. Mir hat es auf jeden Fall nicht so gut gefallen und ich kann nur 2 von 5 Bildern aus dem bebilderten Tagebuch für die Episode vergeben. Ja, sehe ich ähnlich. Also mir persönlich hat die Episode auch nicht so gefallen, hat mich nicht so mitgerissen. Ja, am Anfang so, der Stil war auch so ein bisschen merkwürdig. Also wir sind ja gleich am Anfang reingekommen, so in Ayumis Zeichnungen. Und ich dachte am Anfang so, oh, geht das jetzt die ganze Episode so? Aber war da nicht so. Und ja, aber auch so, es war jetzt nicht so wirklich, dass da groß Spannung aufkam und ja, auch so, dass da eben diese Uhr war und man da, ich dachte dann immer so irgendwann, ja, wann passiert's denn jetzt? Und oh, die Uhr ist immer noch nicht weg und ist doch klar, dass die irgendwann geklaut wird. Und naja, dann so war dann noch so ein bisschen, wo sie dann noch das versucht haben, wo dann der Kaffeebesitzer dann da diese Bauarbeiter da engagiert hat und man so dachte, au, die graben sich da jetzt irgendwie durch oder so. Irgendwas passiert doch dann da, aber das war auch alles so bekannt, sage ich mal. Das kannte man von irgendwoher, dass es dann so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Das kannte man dann so nicht, aber es gab halt auch nur unsere drei Tatverdächtigen und ja, war dann irgendwie so klar, wer dann das so ist und was die so für Motive hatten. Ja, und dann. Ja, aber auch so gegen Ende fand ich dann so, Conan blättert so das Tagebuch durch. Auf einmal sieht er irgendwas, was wir, glaube ich, jetzt nicht gesehen haben. Und dann rennt er dahin und du denkst dir, hä, was ist los? Was hat er gesehen? Oh mein Gott. Und irgendwie springt man dann so plötzlich in die Nacht und dann ist der Täter da und wird von den Detective Boys gleich gefangen. Und ja, fand ich da, irgendwie hat mir da so ein bisschen dieser Faden gefehlt, der so führt, so Spannung aufbaut und so. Ja, war halt nicht da. Eine nette Idee abseits fand ich dann so das Projekt von den Kindern, dass es eben als Aufgabe gab, dieses Tagebuch zu malen, dass die eben ihre Umgebung beobachten sollen und so. Das fördert deren Kreativität, aber das hat jetzt so mit der Episode nichts zu tun. Vielleicht sollten die Anime-Episodenmacher auch mal so ein Buch malen und ihre Ideen sammeln. Vielleicht haben sie das auch gemacht und wir haben die Zeichnung von denen gesehen, die das gemalt haben. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich schließe mich Johannes an mit 2 von 5 Täterbildern. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal die Gegenfront ein bisschen dazu bieten, weil ich zwar verstehen kann, dass man das Mysterium da drin als nicht so spannend empfunden hat, aber manchmal, muss ich gestehen, sehe ich bei Detective Conan auch eher das Franchise, also die Welt sozusagen, die da erzählt wird mit den Charakteren und wie die sich verhalten. Und ich finde dann so eine Episode, in der es halt natürlich zum Großteil auch um Ayumi geht, gar nicht so schlimm und auch gar nicht so verwerflich. Und die hat mir eigentlich viel Spaß bereitet. Nicht vom Mysterium selber her und von davon, wie sehr man miträtselt und so weiter, aber von der Erzählung und von der Idee dahinter. Und deswegen sehe ich die gar nicht so negativ, beziehungsweise würde sie am Ende vielleicht ähnlich bewerten, aber auch nicht als so negativ in Erinnerung behalten. Zumindest habe ich das auch nicht getan. Ich muss natürlich gestehen, dass mir manche Sachen schon wieder entfallen sind und vielleicht auch solche Geschichten, wie dass da einfach Takagi reingeschrieben wird, obwohl er eigentlich von seiner Position her gar nichts da zu suchen hat, ist dann halt auch immer so, dass dann halt so Sachen, die sind halt dann in so einer Episode drin. Das ist halt keine Qualität von einem Manga-Fall, von einer Manga-Umsetzung oder halt auch von einer etwas ernsteren Erzählung, aber ich finde, das gehört mit dazu, dass man Episoden hat, die in eine ganz andere Richtung gehen um die Vielfalt, die man mit Con hat, ja auch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Deswegen sehe ich die gar nicht so schwer, also so also schlimm an. Ich muss gestehen, dass ich mich bei dem Bewertungsschema noch etwas raushalte, weil ich selber noch nicht so den Bezug, die eigene Skala da habe. Deswegen würde ich jetzt keine Punkte vergeben, aber ich wollte mal eine Gegenfront zu der negativen Meinung, die hier vorherrscht, darstellen. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dafür sind wir ja alle da und können hier unsere freie Meinung zu den Episoden äußern. Und es ist ja auch mal ganz angenehm, wenn man nicht immer einer Meinung ist, sondern auch mal eine Gegenmeinung hören kann. Wir kommen zu den nächsten Fillern. Diesmal ein zweiteiliger Filler, Episode 990 bis 991. Und über die erzählt uns jetzt Olli nochmal etwas. Ja, der Titel handelt von der automatischen Tragödie und mehr ist dem auch nicht zu entnehmen. Deswegen habe ich lange gerätselt, worum es denn da gehen könnte. Vergeblich, aber jetzt wissen wir mehr. Und zwar, ja, geht es darum, dass ein, ja, junger Mann sozusagen vor der Detektei Mori auftaucht und mit Herrn Mori sprechen möchte, weil er eben der Meisterdetektiv ist und alle Fälle löst. Und er bittet ihn auch, eben einen Fall aufzuklären. Und zwar wurde ein Mann ja bei einem Raubüberfall sozusagen ermordet. Da wurde eine beträchtliche Summe Geld halt gestohlen und wohl der Hausbesitzer wurde dabei ermordet und ja, tot aufgefunden. Und jetzt stellt sich heraus, dass dieser junge Mann der Sohn des Opfers ist. Und ja, dann erfahren wir eben auch gleich, was sich an jenem Tag zugetragen hat, denn der Mann ist ja so ein bisschen vom Pech verfolgt, hat so ein bisschen Selbstzweifel, bezeichnet sich selbst als jemand, der die Gänge des Unglücks anschaltet oder durchschaltet, um hier beim namensgebenden Titel zu bleiben, und berichtet halt davon, dass ja, er an dem Tag sozusagen ja die Familie eigentlich verlassen wollte, als das Ganze passiert ist, weil eben ja sein Leben war nicht so doll und er will der Familie nicht unbedingt Kummer bereiten und ja beschließt dann sozusagen sich irgendwohin auf den Weg zu machen. Und eigentlich ist auch gar keiner da an dem Tag, aber zufälligerweise kommt eben an dem Tag der Vater von seiner Arbeit nach Hause und sagt, ja, ich habe mir extra freigenommen, weil ich mit dir sprechen wollte, so von Vater zu Sohn. Und ja, das rührt ihn so ein bisschen, den Sohn, aber nichtsdestotrotz lässt er sich nicht davon abbringen, gerät so ein bisschen in Streit mit seinem Vater und ja, rennt dann sozusagen aus dem Haus. Es gibt so ein kleines Handgemenge und ja, der Vater kann ihm dann nur noch hinterhersehen. Dann werden die Frau und die Schwester von dem jungen Mann werden mit mobilisiert, ja, ihn sozusagen zu suchen und ja, finden ihn dann aber nicht und ja, dann irgendwann, ja, wird der Vater dann eben entsprechend tot aufgefunden und das Geld sozusagen, er wurde auch ausgeraubt. Ja, und Kokoro wird sozusagen beauftragt, diesen Fall dann halt zu klären, weil ja, vom Täter fehlt bislang jede Spur. Man weiß eigentlich nichts Genaues. Ja, und dann beginnt Kokoro sozusagen zu ermitteln, befragt die einzelnen Familienmitglieder, sieht sich in dem Haus des Opfers um. Und ja, dabei kommt dann sozusagen ja heraus, dass es eine Hintertür gibt, finden sie dann und ja, da erfahren sie dann, dass diese Tür erst vor kurzem eingebaut wurde und dann kommt Kokoro so eine Idee, ja, da gibt es so eine Tür und ja, da könnte man ja theoretisch auch sich einfach einen Zweitschlüssel hat anfertigen lassen, dann ermitteln sie so in diese Richtung, kommen dann der Firma auf die Spur und entsprechend auch einem Mitarbeiter, der die Tür angefertigt hat und erfahren dann, ja, der war an dem Tag, wo das alles passiert ist, ist er nicht zur Arbeit erschienen. Ja, dann ermitteln sie weiter, können den Mann auch finden und der versucht dann irgendwie abzuhauen, dann stellen sie ihn aber und ja, dann verhören die den sozusagen so ein bisschen, Kokoro und Conan, auf so einer Parkbank und ja, dann kommt sozusagen das Überraschende, der Mann, gesteht, dass er die Familie beraubt hat, also er hat Geld gestohlen, aber mit dem Mord an dem Hausherrn, da hat er nichts zu tun, sagt er, und ja, kann dann eben entsprechend auch ja, so ein bisschen als Alibi sagen, was er denn so, dass er zur Tatzeit, wo der Mann verstorben ist, da war er schon auf dem Heimweg und da gab es auch irgendeine automatische Ansage, an Uhrzeitansage, was für ein Wort, auf der Straße, die er da gehört hat. Und ja, dann gehen sozusagen die Ermittlungen weiter in alle möglichen Richtungen. Kokoro befragt die Tochter und die Mutter, die ja aufgrund eines Schwächeanfalls im Krankenhaus gelandet ist, weil die ganze Aufregung ein bisschen viel für sie war. Und ja, dann gibt es da noch eine mysteriöse Frau, die Kokoro dann auch noch befragt und hofft, von ihr irgendwelche Spuren sozusagen zu finden. Oder vielleicht ist sie sogar die Täterin. Und ja, ihr kennt mich, das wird in diesem Fall nicht verraten, wer denn der Täter war. Ist aber auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte und ein, ja, filler Mehrteiler. Und wie der uns so gefallen hat, das hören wir jetzt im Anschluss an meine Zusammenfassung. Ich mache einfach mal direkt weiter. Also, wir hatten ja in letzter Zeit Filler, auch im letzten Monat, die nicht so besonders gut ankamen. Hier war bei mir persönlich der Fall, dass er mir wieder besser gefallen hat, diese Episode. Also, ja, geht sozusagen in eine durchaus bessere Richtung. Mir hat das Ganze gut gefallen, dass wir hier diese, ja, Art sozusagen zwei Fälle miteinander kombiniert haben und dass dann irgendwie was ermittelt wird und dann auch der Täter, also beziehungsweise dieser Räuber halt sagt, ja, ich gebe zu, dass ich die überfallen habe und hier ist auch das Geld und so, ne? Aber mit dem Mord hat er halt nichts zu tun, wo man so erst denkt, na, bin ich mir nicht so sicher, aber dann kommt das eben mal doch so hin, dass er damit nichts zu tun hat und auch wie sich das Ganze dann so ja tatsächlich abgespielt hat und ja, was dann so ja eben dazu geführt hat, dass der Mann gestorben ist, das fand ich auch sehr interessant. Also dieses wissenschaftliche Phänomen oder medizinische Phänomen, kenne ich mich wie gesagt nicht aus, komme nicht aus dem Gesundheitsbereich, habe ich nicht von gehört bis dato, habe das dann aber nochmal nachgeschlagen und ja, das gibt's wohl wirklich. Also man kann bei Conan durchaus noch auch was lernen und ja, hat mir dann eben entsprechend gefallen, wie dann sozusagen die Zahnräder am Ende alle sozusagen zueinander laufen und wie das alles zusammenhängt und was wirklich hinter der ganzen Sache gesteckt hat. So ein bisschen unnötig fand ich diese Frau, die Kogoror dann da verhört hat. Irgendwie die hätte jetzt nicht unbedingt da mit sein müssen, aber gut, man hat sie mit reingenommen. Ja, ansonsten, ja, fand ich auch dann am Ende, ja, die titelgebende Tragödie fand ich dann am Ende, hat sich ja sehr gut ereignet, wenn man dann mal bedenkt, wer eigentlich für das ganze Schlamassel, für die ganze Misere verantwortlich war, wie sich das so abgespielt hat, wenn man das so durchdacht hat. Und ja, deswegen fand ich, war hier ein sehr gutes Filler-Erlebnis. Also besser als die letzten Male. Und ich würde hier wieder in die positive obere Schiene gehen und vergebe hier, ja, sagen wir, gute 3 von 5 Gänge, die man durchschalten kann, mit Tendenz nach oben, ja. Ich muss gestehen, dass ich das selten habe, dass ich bei den Fillern irgendwie emotional also mitempfinde und Empathie den nicht den Hauptcharakteren, sondern den neu eingeführten Personen gegenüber entwickle. Und ich muss sagen, dass dieser Filler das geschafft hat. Und das war auf jeden Fall ein Erlebnis und es hat Spaß gemacht, diese Episode sich anzugucken, auch wenn ich am Ende eher mit gemischten Gefühlen aufgrund des Endergebnisses rausgegangen bin. Aber alles in allem fand ich, dass es eine sehr, sehr gute Episode war. Gut, dann kommen wir zur letzten Episode des Jahres 2020, nämlich Episode 992, über die ich noch ein bisschen was erzählen werde. Der Fall im Machia-Café, obwohl das ist in einem Machia, also einem eher klassischen Stadthaus aus Holz, den es in Japan gibt, stattfindet, hat mit dem Fall eigentlich nicht so wirklich was zu tun, aber naja. Sonoko Ran und Conan gehen dorthin, weil Ran und Sonoko von dem Café im Internet gelesen haben, weil es dort viele leckere Sachen gibt. Es ist ein Sweets-Café, also mit einem großen Fokus auf Leckereien wie zum Beispiel Donuts. Im Eingangsbereich treffen sie auf den Manager und sehen, dass dass das Café einen sehr schönen Innenhof hat, mit einem schönen grünen Garten, in dem man vom Eingangsbereich und auch vom Speisesaal bzw. Restaurantbereich reingucken kann. Und sie bestellen dort eben einige Donuts. Neben ihnen sind noch zwei weitere Gäste da und tatsächlich nur zwei weitere Gäste und mehr kommen auch nicht. Scheinbar ist die Popularität nicht mehr so groß und währenddessen kommt auch noch eine Teilzeitkraft, ein Student aus der Küche zu seinem Chef, der eben die Bestellung von Ran und Sonoko annimmt, der dann in grün gekleidet so ein bisschen links geht und der auch für den Garten verantwortlich ist tatsächlich. Während die Mädchen dann essen, merken sie alle, dass die anderen Gäste sich ein bisschen komisch verhalten. Einer der Gäste, ein hagerer Mann mit Brille, nimmt, macht so nur so Fotos von seinem Essen. Ein etwas dicklicher Mann guckt die ganze Zeit nervös umher. Und der Chef verabschiedet sich dann, der Manager, weil der geht erstmal in den Eingangsbereich und überlässt die Küche seiner Teilzeitkraft. Und dann hört man später auch aus der Küche, wie da Donuts frittiert werden wieder. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann hält sich der hagere Mann mit der Brille den Magen und rennt zur Toilette. Und da findet er dann nach einem Schrei den Manager, der mit einer Kopfwunde da am Boden liegt, neben ihm ein Mob, der vermutlich die Tatwaffe war, und Handschuhe. Deswegen kommt nun die Polizei. Der Manager wird erstmal mit dem Krankenwagen weggebracht. Er ist tatsächlich noch am Leben. Und sie gucken sich das alles an, die Situation im Café, weil eigentlich muss man, um zu den Toiletten zu kommen, muss man durch den Restaurantbereich gehen, also man kann nicht von der Küche irgendwie durch so einen Gang zu den Toiletten gehen. Das heißt, ist der Mann, der dann offensichtlich die Leiche gefunden hat, ist er dann auch der Täter? Er ist ja eigentlich nur der Einzige, der es sein könnte. Ist es wirklich so einfach? Diese Frage stellt sich Con dann und stellen sich die Polizisten. Aber relativ schnell wird dann aufgelöst, dass es dann doch vielleicht nicht ganz so leicht ist. Es ist ein sehr simpler, einteiliger Füller. Ich gehe einfach mal volle Kanne in die Bewertung rein, weil viel mehr gibt es außerhalb des Spoilerbereichs nichts zu dieser Folge zu sagen, außer dass ich sagen würde, die Folge war ganz, ganz furchtbar. Beziehungsweise, ich würde sagen furchtbar. Es ist nicht einfach nur langweilig, es ist, der Mangel an Qualität ist schon mehr als nur diese Langeweile. Der Tathergang, die Beweisführung, alles, was da als Trick uns präsentiert wird, Trick in Anführungszeichen, würde ich ganz groß setzen. Und von meinem Aufbau her fand ich insgesamt einfach so unter aller Sau schlampig umgesetzt und schlecht geschrieben, dass ich wirklich überhaupt keine Sympathien für diesen Filler noch irgendwie habe. Und ich habe es ja auch schon im Jahresrückblick angesprochen, aber ich würde sagen, dieser Filler war eins meiner Lowlights aus den Fillern des Jahres 2020. Ja, daran musste ich die ganze Zeit denken, als ich die Episode gesehen habe, weil du es ja schon gesagt hattest. Und ja, ich muss dir in deinen Worten recht geben. Also die Episode hat mich auch überhaupt nicht vom Hocker gehauen, hat mich so gar nicht mitgenommen. Und ja, ich fand, das war auch alles irgendwie so zusammengewürfelt und dann, man konnte dem Ganzen auch nicht wirklich folgen. Und auch Conans Ermittlungsweise dieses Mal, also er hat ja schon immer sein eigenes Ding gemacht, aber diesmal hat er wirklich sein eigenes Ding gemacht und du hast es als Zuschauer auch gar nicht mitbekommen, als Conan zum Beispiel in Gedanken die Wege der möglichen Täter durchgeht, das wirkte irgendwie so, du warst da irgendwie so drin reingezoomt und dann ging da so ein Pfeil einfach durchs Bild und du hast gar nicht gesehen, durch welchen Raum genau geht jetzt der Pfeil eigentlich und wo ist sozusagen der Pfeil, der Raum und so. Also früher war das dann so, da hatte man dann das Bild rausgezoomt, man hat den ganzen Raum gesehen und dann, das ist der Raum, das ist der Raum, das ist der Raum und dann ging da so ein Pfeil einmal so von rechts nach links und du hast halt immer den kompletten Überblick gehabt und diesmal hattest du den halt einfach nicht und ich konnte mit diesen Gedankengängen, wer wo lang, da konnte ich gar nicht, dem konnte ich gar nicht folgen und dann auch irgendwie so, ja, generell dann in den Ermittlungsweisen dann so an sich und dann, ja, hört dann sozusagen, bildet man so ein Alibi, indem man irgendwie sagt, ja, der war da, der hat irgendwas frittiert, wo ich so denke, nee, das kann auch irgendeine Aufnahme gewesen sein und irgendwie kommen sie gar nicht auf diesen Gedanken, dass das irgendwie fingiert worden sein könnte und dann auch am Ende so die Auflösung, die war auch irgendwie so auf einmal ist Conan drauf gekommen, du wusstest gar nicht warum, die Polizei war noch irgendwie am Reden und auf einmal Conan guckt irgendwo hin und sagt, oh ja, jetzt weiß ich, alles klar, du sofort und ich selber saß davor und dachte, wie, Moment, hä? Warum jetzt schon? Wie? Wir haben gar nichts gesehen und ja, man wird hier wirklich, finde ich, als Zuschauer, wie gesagt, man hat in Japan als deutscher Zuschauer, wenn es da irgendwelche Rätsel gibt und so, da kommst du schon nicht hinterher. Aber hier wurde man wirklich, fand ich, komplett im Regen stehen gelassen und ich konnte der Episode auch überhaupt nicht folgen, den Ermittlungen. Und es kam, wie gesagt, auch wirklich nicht irgendwie Spannung auf. Und die beiden anderen, die da so mit drinne waren, das wurde auch nur ganz kurz am Ende aufgelöst, was die eigentlich wollten und wer die waren. Und ja, ansonsten erinnere ich mich noch, dass Ran und Sonoko ordentlich reingehauen haben. Aber ansonsten ist mir da wirklich nichts im Gedächtnis geblieben, außer diese Möchtegern-Ninja-Einlage von Inspektor Chiba. Aber ansonsten ist auch alles meiner Meinung nach dazu gesagt. Und ja, ich gehe hier auf die unterste Bewertungsstufe meiner Skala und gebe einen von 5 Donuts. Also die Episode kann man getrost auslassen. Das war tatsächlich auch eine Szene, da muss ich wirklich zurückspulen mit dieser Übersicht, mit dieser Karte, wie die Leute sich bewegt haben, beziehungsweise bewegt haben könnten. Da muss ich wirklich tatsächlich zurückspulen und mal genau, was ist jetzt hier gezeigt und wie, die hat mich tatsächlich auch einfach etwas verwirrt zurückgelassen. Und das dann einfach so, bevor Conan überhaupt in den Ermittlungen uns gezeigt wird, wie Conan darauf kommt, in der Szene schon die Route des Täters verraten wird, bevor das überhaupt irgendwie geschlussfolgert oder gezeigt wurde, ist nochmal sowas zusätzlich als Kirsche obendrauf, wo man dann merkt, Moment, das wurde ja einfach so hier gemacht, bevor Ermittlungen wurde, hä? Und ja, die Szene so, mit der hatte ich auch meine Probleme. Ja, also genau diese Szene, wo man das halt dann schon sieht, bevor, also wo es überhaupt nicht um die Auflösung des Falls geht, also da dann schon zu zeigen, was eigentlich die Lösung ist, das fand ich echt unglaublich. Ich fand den Fall auch schrecklich. Also hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht anzugucken, auch die Episode. Und ja, es war halt auch relativ schnell offensichtlich, was da passiert ist. Es war überhaupt nicht irgendwie zu mitraten. Und ansonsten gab es ja in der Episode nichts außer halt das Donutsessen. Also konnte man da jetzt auch noch nicht mal mehr sagen, dass irgendwie was anderes in der Episode besonders toll war oder irgendeine Idee cool. Da war halt nichts von da. Also für mich war die auch blöd gesprochen, bisschen Zeitverschwendung. Hoffentlich bessert sich das mit den nächsten 3 Episoden, denn wir haben tatsächlich mal wieder eine Manga-Umsetzung. Hui, dass wir das noch erleben dürfen. Das Jahr startet gleich ganz nett mit Ersatzschauspieler Makoto Kyogoku, einem Dreiteiler. Und über die Folgen erzählt uns jetzt nochmal Olli etwas. Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben eine Manga-Umsetzung, da werden wir den Fall bestimmt alle kennen, aber wir fassen ihn trotzdem nochmal zusammen, beziehungsweise ich. Sonoko, Ran, Masumi, Makoto und Conan sind im Kino, schauen sich den neuen Avengers-Film an, ein super spektakulärer Heldenfilm aus einem bekannten, ja, Animationsstudio oder Marke, ich weiß gar nicht, was es ist, aber man kennt ihn auf jeden Fall. Ja, und dann kommt auch noch Carmen Yaiba drin vor, um den Conan-Bezug auch absolut offensichtlich zu machen. Und dann gehen sie aus dem Kino raus und Sonoko vergleicht ja die anwesende Truppe so ein bisschen mit den Schauspielern, mit den Helden und sagt halt, ja, hier Ran, Masumi und Makoto, alles super. Superhelden hier könnte eigentlich sein, und was machen die? Ja, sie gehen einfach ins Kino, voll langweilig. Und Conne denkt nur: Ja, das ist halt unser Leben. Es passiert hier nichts Spannendes. Wir sind nicht in einem Anime, wo jedes Mal ein Mord passiert. Und auf einmal kommt ja der Schrei einer Frau, und ja, man sieht auf der Straße, wie sie überfallen wird. Da ist so ein, ja, Mann mit Motorradhelm, der sie gerade ausrauben will. Geistesgegenwärtig, wie Makoto nun mal ist, handelt er blitzschnell und ja, schlägt diesen Motorradhelm-Gangster K.O. Und auf einmal hört man nur noch das typische Schnitt, Rufen des Regisseurs, wie bei Dreharbeiten. Ja, denn genau die finden hier gerade statt. Es wurde ja ein Film gedreht, wo sozusagen ja, eine Frau überfallen werden sollte von diesem Mann, und ja, ganz klischeehaft sind die da gerade reingeplatzt. Und ja, Makoto hat natürlich ein bisschen mehr Kraft und hat den Darsteller mal eben ja arbeitsunfähig gestoßen sozusagen. Der kann also auf jeden Fall nicht mehr am Filmdreh teilnehmen, und der Film ist noch nicht mal fertig. Das ist ganz schlecht. Und ja, dann überlegen die der Regisseur und sein Assistent so, ja, wo kriegen wir denn jetzt einen neuen Schauspieler her? Und er muss ja agil sein und möglichst auch noch ja, gut aussehen. Und ja, dann gucken sie irgendwie so ganz beiläufig auf den Mann, der eben den Schauspieler erledigt hat, und sehen, hey, Makoto sieht ja gar nicht so schlecht aus und hat ja auch ordentlich Action eben gerade bewiesen. Nehmen wir doch einfach den. Ja, und so wird Makoto eben kurzerhand als Ersatzschauspieler gecastet, in diese Filmcrew mit eingeführt, und dann wird eben das Drehset auch besucht, wo sie den Film drehen wollen, und dann lernen wir da ja die ganze Schauspielcrew kennen und auch Schauspieler, die ebenfalls in dem Film mitwirken. Und ja, es gibt wie in Conan und vielleicht auch im wahren Leben immer eine Person, die macht sich unbeliebt und ja, ist nicht gut angesehen bei den anderen, und genau das ist eben ein ja junger Schauspieler, der Hauptdarsteller in dem Film. Der macht sich sehr unbeliebt bei den ganzen anwesenden Leuten und denkt, er ist der Beste. Und ja, dann ja, geht er sozusagen nach oben, also die drehen da eine Szene in einem Gebäude, und ja, er geht sozusagen ein paar Stockwerke höher, ich glaube, es war der vierte oder so, auf jeden Fall ziemlich oben, dritte oder vierte Stock, da soll wohl die nächste Szene gedreht werden. Und ja, dann kriegen wir so ein bisschen noch mit, was unten am Filmset so passiert. Und dann, als die Kamera quasi eingestellt werden soll, hören wir dann oben schon, wie dieser besagte Schauspieler ja schreit, und dann sagt der Regisseur: Moment, fängst du schon an? Wir sind doch noch gar nicht so weit. Und plötzlich fällt dieser Schauspieler aus dem Gebäude raus, ist tot, weil so einen Sturz überlebt man nicht. Und als sie dann alle nach oben schauen, blickt Makoto aus dem Fenster, und ja, damit beginnen die Mordermittlungen, und Kommissar Megure und Takagi kommen, und Makoto steht mal wieder unter Mordverdacht. Und ja, Sonoko beschützt ihn natürlich, sagt, nee, kann gar nicht sein. Und ja, dann werden die Ermittlungen sozusagen aufgenommen. Wir begleiten das Ganze ein bisschen, schauen, was so ja passiert ist, und bekommen die Umstände so ein bisschen mit. Und dann der das eine Mitglied der Filmcrew, ich habe leider gerade seinen Beruf vergessen, der fängt plötzlich, als er sich eine Videoaufnahme ansieht, fängt er plötzlich an zu lachen und entschuldigt sich dann gleich wieder, weil gerade ist jemand gestorben, gehört sich nicht. Und dann sehen wir halt, wie er Einer der Anwesenden von der Filmcrew schickt dir eine Nachricht und sagt, ja, ich weiß, du bist der Täter und wir müssen uns nachher mal ordentlich unterhalten und ja, vermutlich will er irgendwie Geld oder sowas erpressen. Ja, das bekommen wir nicht so ganz mit. Wir verfolgen die Ermittlungen weiter und dann kommt jemand auf die Idee, der ja, eine Allergie hat. Da heißt es dann, ja, ich konnte noch meine Allergie noch nicht nehmen, meine Medizin, weil wir haben hier nichts zu trinken und es war alles aufregend. Und dann besorgt einer der Assistenten eben Getränke für alle und dann werden die verteilt. Und ja, eben der Mann, der ja sozusagen den Täter erkannt hat, aber natürlich nichts gesagt hat, der nimmt eben ein Getränk zu sich und wird dabei vergiftet und stirbt ebenfalls. Ja, und jetzt haben wir schon zwei Mordserien hier an diesem Filmset und ja, es wird immer spannender und ja, was auch spannend ist, ist Masumi, denn normalerweise ist sie ja Detektivin und ermittelt ebenfalls in dem Mordfall. Hier ermittelt sie allerdings eher gegen Conan und an seiner wahren Identität, denn sie stellt wirklich sehr unangenehme Fragen und konfrontiert Conan auch ja so ein bisschen damit, dass er für sein Alter ja ziemlich schlau sei und spricht ihn auch mal in einer Szene als Shinichi Kudor an und weil Conan so in Nachforschung versunken ist, stimmt er nur ja ganz stumm bejahend zu und ist da plötzlich in so dieser Situation wieder, dass jemand seine Identität herausfinden könnte und ja, das spielt hier noch so ein bisschen mit rein, dass Masumi droht, Conans wahre Identität aufzudecken. Ja, und den Mörder oder die Mörder haben wir ja auch noch immer nicht gefunden, denn die Polizei vermutet, dass eben der Mann, der an dem Getränk gestorben ist, dass er sozusagen, ja, den Schauspieler halt umgebracht hat, weil die so ein bisschen in die Richtung ermittelt haben. Und ja, jetzt stellt sich dann halt die Frage, wie kann das alles aufgelöst werden? Denn Conan hat ja sicherlich so seine Probleme, in den Fall halt mitzuwirken, weil wenn er sich zu schlau anstellt, dann ist da Masumi, die eventuell hinter seine Identität kommt. Und ja, das ist so neben dem eigentlichen Punkt mit dem Mord an den Schauspielern und der Filmcrew eben auch etwas, was diese Episode sehr spannend macht, dass eben Masumi droht, Conans Identität herauszufinden. Aber ob sie das herausfindet, das werde ich natürlich wie immer nicht sagen. Ihr könnt mich für gemein halten oder auch nicht. Ich sage einfach nur wie immer, schaut euch die Episoden am besten selbst an oder lest den Manga-Fall, den haben wir ja auch schon dazu. Ja, also ich würde sagen, es war insgesamt eine sehr schöne Umsetzung des Mangas. Es war natürlich der Fall, als wir ihn geschaut haben, schon bekannt. Wir haben auch dazu schon einen Podcast gemacht. Und mir kam es vor allen Dingen auf ja, eine Szene an, bei dieser Umsetzung, die ich mir dann auch angeguckt habe, natürlich genau hingeguckt habe. Und das ist ja die Szene, die ich so im Manga so sehr kritisiert habe. Und das ist die Szene mit dem Auto, das Makoto am Ende stoppt mit purer Muskelkraft. Ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, also die Szene bleibt unrealistisch, auch im Anime. Man hat es, glaube ich, oder ich hatte den Eindruck, es wurde ein bisschen entschärft, aber ja, es bleibt eigentlich völlig unrealistisch, wie man jemand ein Auto, was in voller Fahrt mit schätzungsweise 50, 60 Sachen auf eine Wand zufährt. Naja, auch wenn es jetzt ins 40 waren, nee, also das war zu unrealistisch. Das hat mir gar nicht gut gefallen, auch im Anime nicht. Was dann aber sehr gut gefallen hat, war die Szene mit Ran. Sicherlich das oder mit einem Highlight, wo sie am Ende nochmal einen schönen Ran-Moment hatte, wo sie dann die Scheibe einschlägt und die Täterin rausholt und dann auch nochmal sagen darf, dass jedes Leben kostbar ist. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Und ansonsten auch nochmal so dieser Start mit der Episode, mit den Zangers, die du gerade angesprochen hattest, eine Explosion und das kam in Yaiba und so. Ja, also die Szene hatte, ach, die Szene sage ich schon, die Folge hatte einiges an Humor und das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn es dann halt bei Makoto ins Lächerliche gezogen wurde oder ins zu Drastische, wie ich finde. Das hat mir gar nicht gut gefallen, aber insgesamt war ich sehr froh, dass wir eine Manga-Umsetzung hatten. Dass sie dreiteilig gewesen ist, war auch okay. Und ja, muss sagen, insgesamt, du hast die Sache mit Masumi angesprochen. Masumi ist für mich auch noch ein super Charakter. Dieses Nachforschen und Nachbohren und in Bedrängnis bringen, weiß ich schon, ist Lasse kein großer Fan von. Hat er zumindest damals, als wir den Fall mal im Manga besprochen hatten, habe ich das noch so in Erinnerung. Und ich muss sagen, finde es aber eigentlich ganz gut. Mir hat mir auch Masumi insgesamt gut gefallen. Und ohne Masumi wäre der Fall sicherlich schlechter in meiner Bewertung. So kann ich sagen, das kann ich für die Folge schon vier schwarze Gürtel vergeben. Ja, mir hat die Umsetzung auch sehr gut gefallen. Hier war wieder, ja, alle Elemente waren mit dabei und witzige Elemente und übertriebene Elemente und ja, schöne, traurige Momente auch. Halt diese Weisheit von Ran, die du angesprochen hattest, das war wieder eine Weisheit, die man sich notieren kann in seinem, ja, Notizbuch fürs Leben. Sehr schön und ja, dann eben. Ja, was du noch gesagt hattest mit Makoto und dem Auto. Also ich fand auch, sie haben es entschärft, aber war halt so nicht groß nachvollziehbar, wie er das da angestellt hat. Ja gut, er wird halt als Superman irgendwie dargestellt. Ja, also schön fand ich auch die Szene. Ich meine, die hat man im Manga ja auch gehabt, aber hier hat man es dann halt auch nochmal ein bisschen mit ja, Sound hinterlegt und so, wo dann eben gesagt wurde, ja, der Schauspieler ist ja schön und gut, dass der actionmäßig war, was drauf hat, aber er muss halt auch aussehen, ne? Und das ist ziemlich schwierig heutzutage. Und Makoto nimmt diesen Helm ab und sieht super aus und alle nur, wow, wie der gut der aussieht und so. Sehr schön auch, ja. Und was mir persönlich so, um die kleinen Dinge zu loben, fand ich sehr schön diese eine Szene mit dem Polizei, wo dieses Spielzeuginsekt da losgeflogen ist und die das getestet haben. Und dann nimmt dieser Spurensicherungsmann, sammelt das ein, kommt so fröhlich grinsend zu Kommissar Maigret, um ihm das wiederzubringen. Und er reißt ihm das einfach nur so wortlos aus der Hand. Und man denkt so, oh, der arme Mann. Das fand ich sehr schön umgesetzt. Ja, und auch ansonsten, ja, wie gesagt, fand ich sehr gut auch diese Dramatik, sag ich mal, dass Masumi da so ein bisschen an Connens Identität stoßt. Ja, fand ich auch, hat so Spannung mit beigetragen. Bisschen blöd fand ich halt, oder ja, was halt blöd, man wurde so ein bisschen im Regen halt stehen gelassen, weil es wurde ja in der Episode nicht nochmal angesprochen, dann, was daraus geworden ist. Also, wenn man jetzt die Folgen nicht weiter kennt oder den Manga, dann könnte man zu Hause sitzen und schlaflose Nächte haben und denken, wie, nee, das muss doch geklärt werden, ich kann jetzt nicht schlafen, können sie doch nicht machen, und wie lange soll ich jetzt warten? So dieser schöne Cliffhanger-Moment. Ja, ja, um aber das Ganze abzuschließen, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen hier die Umsetzung. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es war auch nicht zu lang oder zu kurz. Und ja, ich gehe hier auch in Richtung Johannes und bin auch dann am Ende bei 4 von 5 Filmkameras. Gut, dann haben wir alle Episoden besprochen, die wir in den letzten 2 Monaten über den Bildschirm haben flimmern sehen. Wir haben auch schon aus Fernsehzeitungen die Episoden für den nächsten Monat oder noch für diesen Monat. Wenn ihr den Podcast, wie gesagt, jetzt am Sonntag hört, dann lief gestern schon Episode 996. Ein kluger Falke verbirgt sein Verbrechen, wo es auch tatsächlich um einen buchstäblichen Falken geht. Der Titel basiert so auf einem japanischen Sprichwort und das dachte ich vielleicht noch so, dass das irgendwie übertragen wäre, aber nein, es kommt auch ein tatsächlicher Falke drin vor. Huiuiui. Dann am 6. Februar wird in Japan Episode 254, Mord im Weinkeller, wiederholt. Und dann am 13. Februar, am 20. Februar und am 27. Februar jeweils eine einteilige Filler-Episode 997, 98, 99. Und dann am 6. März kommt Episode 1000, wo wir auch noch nicht wissen, worum es da geht. Manche spekulieren ja, dass jetzt vielleicht der nächste Manga-Fall, der anstehen würde nach dem Makoto-Fall, vielleicht für Episode 1000 als Special komplett in einer Folge adaptiert wird, 5 Kapitel, was so dann 1,5 Stunden Special wäre, was wir ja schon länger nicht mehr hatten. Vielleicht oder was ganz anderes. Das können wir jetzt noch nicht sagen, aber ja, das ist der Plan für die nächsten Wochen. Und dann Episode 996 besprechen wir dann auch zusammen im nächsten Podcast. Und dann schon im übernächsten Podcast quasi werden wir dann schon über Episode 1000 sprechen. Es geht mit großen Schritten voran. Also ich freue mich ja mehr auf die vier Filler, die uns noch erwarten, anstatt auf Episode 1000. Nein, Spaß. Aber ja, bin mal gespannt, also was es mit Episode 1000 auf sich hat. Ansonsten Filler, ich bin ja kein Freund von einteiligen Fillern. Ich hätte mir lieber Mehrteiler gewünscht. Naja, gut, jetzt haben wir halt Einteiler. Wir werden ja dann genau begutachten, was es mit der Bratpfanne des Hasses und so weiter auf sich hat. Und ich befürchte nichts Gutes. Ja. Wir werden es sehen dann. Also ich bin sehr gespannt auf die Bratpfanne des Hasses. Das ist definitiv meine Top-Episode. Ja, wenn die Anti-Haft beschichtet ist, dann kann der Täter damit nicht verurteilt werden. Wegen Anti-Haft, versteht ihr dann. Ja. Wow. Pass auf, am Ende kommt die einfach nur ganz kurz vor, ins wie das Gürteltier in dem Auto so liegt auf dem Rücksitz oder so. Wahrscheinlich. Oh Mann. Das Opfer hat gefleht, doch alle Rufe nach Gnade prallten am Täter ab wie an einer Teflonbeschichtung. Genau wie in der Bratpfanne. Die Bratpfanne des Hasses. Ja, sehe ich schon, die Narration schreibt sich ja quasi fast schon alleine. Ich denke auch. Es gab noch so einen Fall, ich glaube, das war sogar ein Manga-Fall. Ich glaube, das war das, wo die Fans von Yoko waren. Die beiden Schwestern, wo die eine ermordet wurde. Wo dann irgendwie Conan am Ende sagt, und während die Schwester um ihre tote Schwester weinte, sahen die Zahnbürsten vom Badezimmerschrank still dabei zu. Ja, irgendwie so war das, ja. Ja. Ja, die dramatische Narration sehe ich jetzt für die Bratpfanne, das hast du schon. Ich sehe sie quasi schon vor meinem geistigen Auge, ja. Ja, aber nur unter dem Titel. Natürlich. Und ich bin mal, am meisten bin ich tatsächlich aber doch auf den Falken gespannt. Aber naja, da müssen wir mal schauen, was die einteiligen Filler für uns zu bieten haben. Das Einzige, was wir auf jeden Fall wissen, ist, wir werden sie hier besprechen und euch dann sagen, wie uns das dann am Ende gefallen hat. Aber das war es an dieser Stelle schon für den heutigen News-Podcast. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, wie immer zu Anfang des Jahres, weil wir 2 Monate besprechen. Aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut durch die Themen zwischen den Jahren quasi durchgekämpft. An dieser Stelle bleiben mir wie immer nur die Verweise. Einmal auf unsere Projektseiten connews.org, da gibt es immer die neuesten News zu DetectiveCon, das ConWiki, da findet ihr alles, was ihr wissen wollt über DetectiveCon, und im ConForum könnt ihr euch mit anderen Usern besprechen. Wenn ihr lieber auf Discord mit uns chatten wollt und dort einer großen Community rund um DetectiveCon angehören wollt, dann findet ihr unter connews.org/discord dazu einen Invite-Link. Ihr findet uns auf Social Media eigentlich überall, auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Unterstützen geht per Patreon und Amazon Reflink. Ich freue mich, dass ihr auch wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr bleibt im Concast auch in 2021 gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich auch von euch, wünsche uns ein gutes Conan-Jahr, sage danke fürs Zuhören und ich sage auch danke an Wiebke, dass du heute dabei warst. Dann übernehme ich das Wort und bedanke mich natürlich auch dafür, dass ich hier bei sein durfte. Es war sehr schön und bedanke mich auch bei den Zuschauern dafür, dass sie uns zugehört haben. Jo, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.